Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Allein schon. Heute Allein schon Konsens. Hier sind wir wieder, diesmal Allein schon Konsens. Eine Veranstaltung vom 23. April hat stattgefunden in der Teestube. Zum Inhaltlichen wird gleich noch etwas gesagt werden. Nur ein paar kurze Worte zu der Veranstaltungs-AG Allein schon, die sich mittlerweile vor anderthalb oder zwei Jahren sogar zusammengefunden hat, um die Teestube, ein besetztes studentisches Café an der Uni Hamburg, wieder zu repolitisieren. Und in diesem Sinne mittlerweile mehrfach Einführungsveranstaltungen angeboten hat zu Grundbegriffen der emanzipatorischen Kritik. Diese können nachgelesen und oder nachgehört werden auf unserem Blog studentischesmilieu.wordpress.com. Ja, hallo auch von meiner Seite. Heute wollen wir mit der Veranstaltung so ein bisschen zum Anfang dieser Reihe zurückgehen, nämlich damit, dass wir heute wieder eine Podiumsdiskussion hatten. Das hatten wir seit der ersten Veranstaltung eigentlich auch nicht mehr, mit verschiedenen Perspektiven auf ein Themengebiet grob. Und zum anderen, weil wir das, was wir hier machen, auch damit reflektieren. Also weil die Idee eben ist, sich anzuschauen, was passiert denn in diesem immer wieder Coin und immer wieder neu diskutieren von Begriffen, von Diskussionen. Wir haben nämlich den Eindruck, dass in der Linken manche Themen so Dauerbrenner sind, die kommen immer mal wieder, je nachdem, ob ein Fall auftritt oder ob das die eigene Praxis verunglimpft oder wie auch immer. Und die werden dann immer wieder diskutiert. Und die Frage ist, die sich uns dabei immer stellt, was gewinnt die Linke daraus und was auch nicht? Ist das wo es immer neue spannende Ergebnisse gibt oder ist das eher ein Zurückfallen, weil man jedes Mal denselben Kram durchkaut, anstatt wieder anzuknüpfen? Ist es also. Gibt es sowas wie eine linke Geschichtsvergessenheit? Gibt es sowas wie, dass das, was dabei rauskommen würde, einem so wenig gefällt, dass unbedingt verhindert werden muss, dass man sich rückbesinnt? Oder ist es, und das wäre natürlich die positivste Wendung, immer das Erneuern des Zeitkerns jeder Wahrheit? Das soll heute so ein bisschen zur Frage stehen. Dafür haben wir diese drei Referentinnen hier eingeladen. Die werden sich auch gleich nochmal selbst vorstellen. Idee ist so ein bisschen, ich hatte es schon angedeutet, aus ganz verschiedenen, sind drei Menschen, die wir schätzen in ihrem politischen Wirken, die aber alle drei das ganz verschieden machen. Und wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt, so ein paar grundlegende Fragen mit denen zu diskutieren. Und wir beginnen damit, dass die drei jeweils ein Kurzreferat machen. Oder beziehungsweise erst stellt ihr euch gleich vor, dann macht ihr Kurzreferate und dann wollen wir gemeinsam in die Diskussion einsteigen. Dafür würden zunächst wir gerne zwei Fragen vorgeben und danach dann eben die Diskussion auch fürs Publikum öffnen. Na gut, Fidel Castro kann sowas 8, 9 Stunden, da wird mir ja eine Viertelstunde einfallen. Ja, ich bin Thomas Ebermann, um das kenntlich zu machen, so ein richtiger 68er bin ich nicht, weil ich Jahrgang 51 bin. 1951 geboren. Mein Leben besteht aus Spaltungen in der Linken und darum soll es ja heute gehen. Ich habe also hab eine antiautoritäre Zeit, ich habe eine K-Gruppenzeit, ich war bei den Grünen und heute bin ich hauptsächlich ein Mensch, der mit einiger Leidenschaft Theater und Literatur veranstaltet und für die konkret schreibt. Ja, hallo, guten Abend, ich heiße Christiane Schneider. Ich bin politisch aktiv seit 1967. Ich bin politisiert worden durch die Notstandsgesetze, was heute kein Mensch, glaube ich, mehr weiß, was das eigentlich war. Und durch den Vietnamkrieg. Ich bin dann gleich nach dem Abitur 1968 in den Sozialistischen Deutschen Studentenbund SDS eingetreten, also bin eigentlich das, was man typische 68erin nennt. Gehöre dann zu denen, die 1973 in eine der K-Gruppen, und zwar in den Kommunistischen Bund Westdeutschland eingetreten ist, habe auch einige Zeit den Weg mitgemacht rein in die Fabrik, bin dann aber wieder raus, bin dann mehrere Jahre Mitglied der Redaktion der Kommunistischen Volkszeitung gewesen, unter anderem auch 2 Jahre im Ausland, die hat also der KBW seinerzeit rausgegeben. Der KBW hat sich dann 1980 gespalten, ich bin in den Bund Westdeutsch, also vom Kommunistischen Bund Westdeutschland in den Bund Westdeutscher Kommunisten. Wir haben dann versucht, so ein bisschen so eine kritische Aufarbeitung zu machen, auch die Geschichte der ununterbrochenen Spaltungen und Feindschaften, jetzt gerade auch in der K-Gruppenbewegung, das war, glaube ich, ähnlich eklig, wie das heute zum Teil auch ist. Bin dann 1992 oder 93 in die PDS eingetreten. Den BWK gibt es nach wie vor als Diskussionszusammenhang, der heißt allerdings heute Verein Linke Kritik. Wir finden es eigentlich wichtig, dass man gerade, wenn man seine Geschichte aufarbeitet, jetzt nicht dann irgendwann sagt, das war's jetzt, sondern dass man in der Diskussion bleibt und versucht auch gemeinsam zu arbeiten. Einige sind in die PDS gegangen, wie ich, andere nicht. 2007 war ich Mitgründungsmitglied der Linken und bin seit 2008 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, mache das auch ehrlich gesagt gerne. Mache auch viel außerparlamentarisch, bin innen- und rechtspolitische Sprecherin der Fraktion und würde mich verorten, jetzt in der Linken groß und in der Linken klein geschrieben. Ich bin ein staatskritischer Mensch und ich bin, würde ich mal sagen, ich sehe mich auf der Seite derjenigen, die für Emanzipation kämpfen. Ja, mein Name ist Andreas Blechschmidt. Ich bin mit dieser heutigen Veranstaltung offenbar in einen neuen politischen Daseinszustand getreten, weil mir das ein bisschen Sorge macht, jetzt hier auf einem Podium zu sitzen, wo es um die Geschichte der Linken geht. Und ich offenbar jetzt also mich in jene einreihe, die von ihrem Berufsjugendlichentum jetzt überwechseln in das Lager der Chronisten linker Geschichte. Ich schaue mal, wie ich mit dieser Rolle hier heute zurechtkomme. Ich selber bin seit 1989 in der Roten Flora aktiv, habe mich selber gleich mit Beginn des Studiums hier an der Hamburger Universität 1987 am Hafenstraßenkonflikt politisiert, dann wie gesagt 1988 an der Verhinderung des Phantomprojekts Teil der damaligen Bewegung gewesen und dann eben seit September 1989 am Schulterblatt 71 aktiv. Und ja, politisch ist das sozusagen nach wie vor meine Heimat, der Ort, an dem ich aktiv bin, wobei ich deutlich machen möchte, dass ich mich jetzt hier nicht als Vertreter der Roten Flora sehe, sondern das ist mein persönlicher politischer Hintergrund, vor dem ich rede, aber ich bin sicherlich nicht hier legitimiert und auch gar nicht befugt und sehe mich auch gar nicht in der Rolle jetzt hier, das zu vertreten, was die Rote Flora denkt, meint oder tut, sondern ich reflektiere sozusagen meine eigene Rolle da. Und ich weiß auch und sehe das ja auch, dass hier auch genug Mitstreiterinnen und Mitstreiter sitzen, die da auch mich ergänzen, kritisieren oder mir da auch widersprechen können. Und das wäre auch mein Interesse, jenseits vielleicht von unseren Einführungsstatements dann auch lieber in die Diskussion zu kommen. Thomas? Jetzt deine 15 Minuten. Über mich? Ja, du fängst heute an. Dann ist Andreas dran, dann bist du dran. Ja. Das ist überraschend. Gut. Dann will ich ein paar Polaritäten schildern, die mir begegnet sind und Verdienstvolles und Fehler referieren. Ich weiß nicht, ob das gefragt ist, aber ich mache es so. Ihr müsst euch das so vorstellen, 1968 bin ich 17 Jahre alt, habe nie ein Gymnasium besucht und später auch keine Uni, bin also sowas wie autodidaktischer, ungebildeter Prolet. Was die damals versucht haben, die Studentenbewegung aufregend fanden und kein Abitur hatten, das war Erzieher zu werden. Das schien einen so ein bisschen angelehnt daran. In dieser Zeit gehen die Sachen völlig durcheinander. Also erstens lasse ich fast keine Demonstration des SDS und so weiter aus. Und zweitens weiß ich oft nicht genau, was der Gegenstand der Demonstration ist, sondern es gibt so ein Gefühl, dass man unbedingt an der Rebellion, an dem Nachfragen dessen, was jetzt ganz anders werden soll, teilnehmen möchte. Dazu gibt es auch ganz viele emotionale Elemente. Zum Beispiel findet man nirgends die Menschen so schön wie auf diesen Demos. Aus dieser Haltung und auch aus dem, was einem kulturell begegnet, versucht man in der Zeit sowas wie die Mischung von wildem Leben und subjektiv sich als revolutionär bezeichnen. Revolutionär war das Wort, was wir für uns benutzt haben. Was bedeutet das? Wir haben in einer sehr großen Wohngemeinschaft oder Kommune gelebt, haben großen Genuss daran gehabt, sozusagen über die Welt und was richtig und falsch ist, zu philosophieren, was man da also gelesen hat. Und man hat teilweise gelesen, auch entlang der Frage, wie gut das mit dem Kiffen vereinbar ist. Also ich kannte den Anti-Düring ganz gut von Marx und ich kannte die Kritik der deutschen Ideologie ganz gut. Ich habe natürlich Lukács verschlungen, Geschichte und Klassenbewusstsein. Und ich habe, was damals die bunten Bände waren, so gut ich das konnte, aufgenommen. Mein Favorit war Herbert Marcuse. Das hat ganz bestimmt damit zu tun, ich habe noch 2, 3 Bücher aus der Zeit in meinem Regal. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal begegnet ist, wenn man ganz großes Problem hat, das alles zu verstehen, dann ist die Zahl der bunten Unterstreichungen übermächtig groß. So sehen die aus. Der großartige Text, der eindimensionale Mensch, den Thomas Ebermann vielleicht 78 für sich konspektiert hat, ist also ein Buch mit ganz vielen Unterstreichungen. Die Sehnsucht war, etwas zu verbinden, nämlich das, was man damals antiautoritär oder experimentell nannte. Also da kann man sehr viel drüber schmunzeln, weil nicht alles geklappt hat, aber weil es trotzdem richtig ist. Sowas wie Abschaffung der Eifersucht zum Beispiel ist nicht jeden Tag geglückt. Und auch nicht jede Droge war wirklich bewusstseinserweiternd. Aber so etwas zu lesen, zu demonstrieren und von der entsprechenden Musik zu schwärmen, also von Bob Dylan zu schwärmen oder Jimi Hendrix oder Janis Joplin, das hat versucht zusammenzugehen. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich dieses Moment, wo der SDS noch Schulungsmappen hat, die sehr stark auch inspiriert sind von der kritischen Theorie. Dann kommt was, was ich nicht genau verstehe. Das bedeutet, es gibt eine Art Ansage, die ich verstehe. Wir können so flippig nicht machen. Die Lage in der Welt ist so ernst, dass wir uns diese Kombination, dass das eigentlich unangemessen ist, man hat dann auch schnell gesagt, kleinbürgerlich ist, und dass man jetzt sich entscheiden müsse. Darüber möchte ich nicht spotten. Denn für viele war das ja auch wirklich nur so ein Geplänkel in jungen Jahren. Und aus diesem, jetzt muss es ernst werden, was durchaus was mit nachts nicht schlafen können zu tun hat und alle Emotionen, die man sich so vorstellen kann, gab es eine Debatte, deren Bestandteil ich war, Müssen wir nicht, statt diesen flippigen Kram zu machen, in Deutschland wieder eine kommunistische Partei aufbauen? Ich spüre, dass ich jetzt furchtbar verkürzt rede. Kommunistische Partei aufbauen bedeutete eigentlich so etwas wie aus der Geschichte der KPD lernen und von Lenin lernen. Die Lektüre änderte sich also ganz signifikant. Man beschäftigte sich damit, wie der subjektiv als am besten gelungene Schaffung einer kommunistischen oder bolschewistischen Partei, über welche Auseinandersetzung mal gelungen ist, las also solche Texte wie Womit beginnen, was tun, Staat und Revolution, den 18. Ja, den 18. Primär und sowas, und hat das mit großem Ernst betrieben und hat dadurch eine aus meiner heutigen Sicht bedauerlichen Bruch mit den vergrübelten Aspekten der kritischen Theorie vollzogen. Man änderte sich auch habituell sehr. Das heißt, man idealisierte sich viel zu sehr als Träger von Gewissheit, forsch auftretend, Fels in der Brandung gebend, zweifelsfrei sein. Also in diesem Bruch geht ganz bestimmt sowas rein wie ein Ressentiment gegenüber Intellektualismus. Dieses Ressentiment habe ich mitbetrieben. Also es gibt sozusagen ja auch Erinnerungs- oder theoretisch reflektierende Bücher. Eins heißt von Adorno zu Mao. Da ist einiges beschrieben, was auf mich zutrifft. Was bedeutet das? Erstens ein kultureller Bruch. Man trank plötzlich Bier und tat so, als wäre man der schärfste Gegner von LSD und sowas. Aber auch ein politischer Bruch, der Tatkraft ausdrücken wollte, statt an sich ranzulassen, wie manifest und unveränderlich die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, was ja auch eine Botschaft von Adorno und vielleicht abgemildert auch eine Botschaft von Herbert Marcuse war. Aber natürlich auch eine Botschaft war von den anderen, die uns als vergrübelt erschienen. Ernst Bloch zum Beispiel hat man da beendet. Man gründet also etwas, in meinem Fall den Kommunistischen Bund, das die Ambition hat, eine kommunistische Partei wieder aufzubauen. Die Lektüre transformiert sich selbstverständlich auch in Linienkämpfe der historischen KPD. Was war sozusagen die richtige Zeit der kommunistischen Partei? War es die Zeit des extremen Linksradikalismus, des Sozialfaschismus? Was für eine Gewerkschaftstheorie? Soll man in den Gewerkschaften arbeiten oder eine rote Gewerkschaftsopposition machen? Nun muss ich eins sagen, es ist gleichzeitig eine Zeit unglaublicher Zuversicht. Diese Zuversicht wieder hochzuholen, scheint mir oft das Schwerste. Das heißt, selbst der herrschende Journalismus hat in Erwägung gezogen, dass revolutionäre Bewegungen in der Welt zu einer Destabilisierung, wenn nicht schweren Krise des Kapitalismus führen könnten. Ihr müsst euch also vorstellen, so alt wie ich bin, sehe ich zugleich sowas wie Vietnam. So eine Übermacht ist besiegbar. Und ich sehe sowas wie den Pariser Mai. Proleten können tatsächlich zum Generalstreik kommen und sich mit den linksintellektuellen oder linksradikalen Studenten verbinden. Wenn man diese Es ist was möglich, Haltung nicht versteht, dann ist es rückblickend so, dass ich oder wir euch als verrückt erscheinen müssen. Das waren wir aber nicht, sondern die Erfolge, die wir hatten, sind gemessen an heute erstaunlich. Wir hatten zwei Schwerpunkte mit unserer Gruppe Kommunistischer Bund. Das eine war die Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit. Ich möchte nur sagen, es war eine antisozialpartnerschaftliche Linie. Eine nicht klassenversöhnliche Linie in der Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit. Und der Kommunistische Bund hatte in Hamburg weit über 100 Betriebsräte mit eigenen Zeitungen, mit Betriebsgruppen. Ja, wir waren wirklich gefährlich. Das klingt jetzt komisch, ich weiß. Das klingt komisch, wenn man die späteren Niederlagen kennt. Aber ihr müsst bedenken, mit so einer antisozialdemokratischen Linie hatten wir, ich arbeitete damals in der chemischen Industrie, solche Wahlergebnisse bei Betriebsratswahlen wie 35% bei Texaco, 30% bei Beiersdorf, 35% bei Colgate, 40% bei Reynolds, also große Betriebe. Selbstverständlich nicht alle. Und es gab einen wahnsinnigen Kampf der Gewerkschaften des DGB, uns aus der Gewerkschaft auszuschließen. Binnen kurzer Zeit sind 200 Leute von uns aus der Gewerkschaft ausgeschlossen worden. Es gab nicht nur Berufsverbote, sondern wenn man sich dem nicht unterworfen hat, wurde man sehr, sehr massiv aus der Gewerkschaft ausgeschlossen, was ja auch immer bedeutete, freigegeben zur Entlassung. Ich möchte also bei allen Fehlern, die ich durchaus betone, sagen, das war nicht schlecht. Wir hatten hier in Hamburg so eine Veranstaltung 1974 für Betriebsgruppen, die aus der Gewerkschaft ausgeschlossen wurden, wegen der Ablehnung von Sozialpartnerschaft und Betriebsverfassungsgesetz, der Verpflichtung von Kooperation und Verschwiegenheit. Zu so etwas kamen damals 6.000 Menschen in die Ernst-Merck-Halle. Also wir waren nicht blöde Kinder, über die man heute lächelt, sondern die Repression hat uns, auch die Repression hat uns besiegt. Und zweitens hing unser Herz natürlich am Internationalismus. Das waren die beiden Beine, auf denen wir gingen. Mit allergrößtem Enthusiasmus natürlich dieses Schafft 2-3 viele Vietnam. Eine überragende Bedeutung, die Niederlage der Linken in Chile. 1973 bis 22. Es ist das erste Mal, dass man Leute aus dem Exil kennt, die dann kurze Zeit später tot sind und sowas. Also, dass man das ernsthaft und mit Emphase vertreten hat. Ebenso die überragenden Hoffnungen, dass in Portugal etwas gelingen müsse, was den Sozialismus in Westeuropa wieder möglich macht. Auch zu solchen Veranstaltungen kamen 8.000 Menschen. Also es war nicht so klein, nicht so, guckt da nicht drauf zurück, dass da verrückte Sekten agiert haben. Trotzdem hatten wir natürlich dadurch theoretisch festgeklopfte Prämissen, die uns ganz stark eingeengt haben. Erstens, kommunistische Partei wieder aufbauen schien uns eine Selbstverständlichkeit zu sein, das Proletariat als revolutionäres Subjekt sozusagen vor jeder Theoriebildung zu akzeptieren. Aus dem Marxismus kommt, aus dem Leninismus kommt und zweitens, durch den Internationalismus haben wir eine Art Wir konstituiert, Bestandteil von etwas zu sein, bei dem die Euphorie oder die Emphase oft größer war als die kritische Reflexion. So ein Begriff wie nationale Befreiung ist sehr selten reflektiert worden. Wenn ich sowas erzähle, ist immer furchtbar gefährlich, sich selbst als zu naiv darzustellen. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich war dann ja Redakteur der Zeitschrift Arbeiterkampf, dass wir ziemlich ausführlich dargestellt haben, die Position von Rosa Luxemburg zur polnischen Frage, was ja bedeutete, dass man eine Autorin kannte und schätzte, die von nationaler Befreiung gar keine gute Meinung hatte, die damit auch in der damaligen historischen Sozialdemokratie isoliert war. Das kämpfte also irgendwie in uns und wir waren sehr bemüht, das, was uns dünkte, der linke Flügel von solchen afrikanischen Befreiungsbewegungen wie MPLA oder Frelimo oder anderen zu sein, aus Mosambik und Angola, den linken Flügel, den man erkennen konnte, an Haltung zum Privateigentum und an Haltung zu, was für eine Landwirtschaft, wie kollektiviert die Landwirtschaft sein soll und so. Dies Ganze ist in eine Krise geraten. Das heißt, es kommt erstens was Neues. Also ich möchte unbedingt sagen, durch dieses Wir und durch die Tatkraft machen wir zwei Sachen, die heute bei mir für die falschesten überhaupt angesehen werden. Dieses Wir bedeutet gleichzeitig, dass die alte linke Position der freundschaftlich-solidarischen Verbundenheit mit Israel zugunsten einer Position der sogenannten Solidarität mit den Befreiungsbewegungen der Dritten Welt, die im Regelfall gegen Israel positioniert waren, einherging. Und was in der Zeitung, deren Redaktion ich angehörte, dazu zu lesen ist, kann man heute nur mit Bedauern und auch mit einer Position Scham zurückziehen. In Wortwahl und in der Sache unangemessen, was wir da geschrieben haben. Gleichzeitig geht das natürlich auch einher mit der damals kursierenden großen Hoffnung, ein verkrusteter Sozialismus. Ich glaube, wir haben zur Sowjetunion damals gesagt, Klassenherrschaft neuen Typs, möge ersetzt werden durch etwas Besseres. Und das haben wir in Kuba und in China verortet. Dieser Fehler, diese Emphase für die Kulturrevolution ist ebenfalls etwas, was heute komisch wirkt. Aber wenn ich Zeugen aufrufe, um mich ein bisschen zu entschuldigen, muss ich sagen, diese Schwärmereien hat Herbert Marcuse geteilt, hat Jean-Paul Sartre geteilt und so weiter. Also diese Hoffnung, es möge da etwas sein, was der bürokratischen Erstarrung oder der Klassenherrschaft neuen Typs entgegengesetzt ist, war allgegenwärtig. Und ich bin da sozusagen mit reingeraten, diesen Fehler zu vollziehen. Wir kommen in eine Krise, das hat zwei Gründe. Einmal gibt es das, was man später neue soziale Bewegungen nennt. Das heißt, unser Spektrum Internationalismus und Betriebsarbeit wird gigantisch aufgesprengt durch sowas wie Anti-AKW-Bewegung und Frauenbewegung und Häuserkampf. Eben wie ist der Titel unserer Zeitung geradezu symbolträchtig, anachronistisch, unser, das heißt Arbeiterkampf, aber unsere Emotionen und Intellektualität dreht sich um Anti-AKW und Häuserkampf und zum ersten Mal entstehen in solchen Gruppen sowas wie Arbeitsgruppe Schwule und Lesben und das alles fasziniert sehr. Das heißt, wir verheddern uns mit der Sache, jetzt bauen wir wieder eine kommunistische Partei auf. Und zweitens gibt es einen Moment, wo wir alle nicht weiter wissen. Das ist für mich 77, 78. Wir hatten zeitweise das Konzept, so eine Massenmilitanz in der Anti-AKW-Bewegung zu befördern. Es waren ja auch ziemlich große Schlachten, die da geschlagen wurden. Und diese Möglichkeit ist 77 erloschen. Das heißt, die Niederlagen waren so heftig, dass wenn man noch Tassen im Schrank hat, man erkennen konnte, es geht nicht mehr zu steigern. Tausenden und Abertausenden Menschen ist eine Repression begegnet, die sie in ihrem Leben nicht eingeplant haben. Wir alle planen ja sozusagen ein bisschen ein, was uns passieren kann. Ordnungsstrafe oder Hausdurchsuchung oder vielleicht ein Gerichtsverfahren oder auf der Demo was auf die Schnauze kriegen. Und was da rund um Kalka passiert ist, in dieser Kombination deutscher Herbst, Raff-Fahndung und Massenmobilisierung gegen AKWs, ging weit über das hinaus, was die Leute für ihr Leben eingeplant haben. Das heißt, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, Tausende und Abertausende haben in entsicherte MPs geguckt, obwohl sie zu einer Anti-AKW-Demo wollten. Und jetzt war uns wirklich klar, das können wir nicht mehr steigern. Es gibt nichts mehr, wo man gewinnen kann. Die repressive Macht des Staates ist zu groß. Aus dieser Mischung von Nicht-Weiter-Wissen und dem starken Gefühl, einer Repression ausgesetzt zu sein, kam ein Teil von uns, zu dem ich gehörte, zu der Auffassung, wir müssen so etwas wie Isolierung oder gesellschaftliche Marginalität überwinden. Wir müssen innergesellschaftlichen Diskursen präsent sein. Das hat uns dazu geführt, in Hamburg 1978 die Bunte Liste zu gründen. Die hat dann 3,5% bekommen, war deutlich links von den Gründungsversuchen. der Grün und hat uns schließlich dazu geführt, ich glaube ab 1980 oder 81, sozusagen den linken Flügel der Grünen zu machen. Hier in Hamburg die GHL und ich wurde dann dabei und der erste Fraktionssprecher und so etwas. Auch da möchte ich sagen, man gerät in das rein, das stimmt. Aber lass uns nicht so tun, als wären wir naiv. Natürlich kannte ich die Schriften und ich kannte ihn persönlich von vielen Podiumsdiskussionen, so ein Autor wie Johannes Agnoli, dem großen Warner vor dem Weg in die Parlamente, in seinem Buch Die Transformation der Demokratie. Und ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich sage, wir waren befreundet. Und er war der Meinung, Thomas, du machst da was falsch. Ich kann dir vorher sagen, wie es ausgeht. Ich habe irgendwie auf 20 Podiumsdiskussionen gesagt, Johannes, du musst dir ja keine Sorgen machen, wenn du recht behältst, haue ich da wieder ab. Und das ist dann nach einigen Jahren auch so gewesen. Das heißt, als klar war, dass die Grünen eine... Ach, ich will wenigstens sagen, ich glaube, von diesen ersten 2, 3 Jahren GAL-Politik auch im Rathaus kann man sowas lernen wie, nicht, dass wir alles richtig gemacht haben, aber wie könnte es aussehen, eine nicht konstruktive Parlamentspolitik zur Unterstützung von Gesellschaftskritik außerhalb des Parlaments zu installieren. Das war eine gute Zeit. Es war eine gute Zeit. Es war insofern eine gute Zeit, als dass wir zwar diese Blödsinn mit der Tolerierung gemacht haben, aber doch sehr viel nach der Maxime seit Sand im Getriebe, nicht Öl, agiert haben. Es war insofern eine gute Zeit, als dieses Moment, man ist verhasst und bekannt, wahnsinnig gut gelaufen ist. Also wenn ich überhaupt sagen darf, bei all dem Mist und den Fehlern, die ich gemacht habe, was richtig gut war, war sowas wie Thomas Ebermann beleidigt Helmut Schmidt und kriegt 40 Morddrohungen und die Bild-Zeitung macht das auf Seite 1 auf und der wurde Ehrenbürger in Hamburg und unser parlamentarischer Geschäftsführer hat rausgekriegt, da darf man eine Rede halten und das ganze Hamburger Bürgertum war da und ich durfte eine halbe Stunde reden und ich hatte einen klitschnassen Rücken und sogar vorne war mein Hemd irgendwie schweißdurchtränkt, aber ich habe es gemacht und dieses Gefühl, hier hast du in die Suppe gespuckt, hier hast du nichts realpolitisch erreicht, aber hier hast du einen Konsens durchbrochen. Ja, das ist, glaube ich, sozusagen der Kern der Rebellion, den man bis heute gut finden kann. Nicht alles, was wir gemacht haben, war klug und es ist ja auch eine wahnsinnige Gefahr, da sehr, sehr schnell den parlamentarischen Kretinismus zu erleben. Also wenn ich aus der Zeit was Schambesetztes sagen soll, würde ich sagen, ich habe wirklich nächtelang den Jahresbericht des Landesrechnungshofes gelesen. Also in der Zeit hätte ich wirklich lieber auf die guten alten Drogen zurückgreifen sollen. Aber... Also natürlich weiß man für eine gewisse Zeit nicht genau, wie viel muss man da investieren. Es kommt in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, begreift die Gruppe, der ich angehöre, dass wir bei den Grünen verloren haben. Es gibt die typischen Angebote. Die Partei hat mir angeboten, mich zu ernähren als interessanten Intellektuellen, aber als machtlosen Arsch. Und natürlich geht man dann. Seitdem ist ein Einschnitt. Wenn ich mein politisches Erwachsensein zusammenfassen darf, so würde ich sagen, bis ungefähr 1988, 89 gehörte ich Versuchen an, gesellschaftliche Hegemonie zu verschieben. Vielleicht sogar der Hoffnung an, irgendwann die Machtfrage stellen zu können, auch wenn es sehr fern war. Ab 1989, 90, ab diesem... Jetzt machen Sie auch den von mir geschätzten, nicht geschätzten Realsozialismus noch platt. Jetzt muss ich im Alter von 40 auch noch dieses Pack unter dem Brandenburger Tor erleben und kurz danach Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen. Ein unglaublicher Zerfallsprozess setzt ein. Kein Linker, der sich nicht selbst betrügt. Der Selbstbetrug besteht ja immer darin, dass man die Rhetorik nicht wechselt. Und zu jeder Zeit sagt, auch jetzt bestehen gerade Chancen und Gefahren. Also die Chancen- und Gefahren-Rhetoriker sind meine strategischen Feinde, weil die nie bestimmen wollen, dass es auch mal eine regressive oder depressive Zeit für linksradikale Politik geben kann, sondern immer sonnigen Gemüts sein müssen. Konnte man 1989, 90 sagen, das ist sowas wie eine historische Niederlage, ich weiß nicht weiter. Und seitdem arbeite und publiziere ich negatorisch. Es ist etwas völlig anderes, wenn man, ob bewusst oder unbewusst sozusagen, im Hintergrund bei einem Gramsci oder Vergleichbares ist. Also Hegemonien in der bürgerlichen Welt zugunsten eines Übergewichts oder eines steigenden Gewichts der Linken zu vollziehen, oder ob man sagt, nein, in trostlosen Zeiten bin ich in der Welt, um ein paar kluge Wahrheiten durch eine Zeit zu tragen, die einfach idiotisch ist. Im Großen und Ganzen entwöhnt man sich dann, sozusagen graduell zu sein. Graduell sein heißt sowas wie, ich bin gegen die deutsche Wiedervereinigung nach der Modalität, wie Helmut Kohl sie will, aber ich wäre dafür, wenn eine andere Modalität entstehe. Eine typische Position damals der Linkspartei, kein Anschluss unter diesem Paragraphen. Dazu sagt man, also die negatorische Position dazu ist, es gibt keinen Paragraphen, der sinnvoll ist, dieses Pack auch noch wieder zu vereinigen. Meine Utopie, dass Polen an Holland grenzt, ist im Moment nicht zu verwirklichen. Aber deswegen muss ich nicht irgendwas auch noch an der Vereinigung, an der Wiedervereinigung gut finden. Dieses Nicht-Graduell-Sein bezieht sich dann auch auf so etwas wie eine große Debatte zwischen Verfassungspatriotismus und völkischem Patriotismus. Dass man eher ausdrückt, nein, ich publiziere gegen jeden Patriotismus und bin in so einem Streit nicht Partei, oder pro-westlich gegen Gerd Manufil, nein, ich publiziere gegen beide und gebe mir Mühe, dass wenigstens Denken in der Gesellschaft vorhanden ist. Und vielleicht sage ich das zuletzt, weil das heute vielleicht das Relevanteste ist, Deregulierung versus Linkskeynesianer. Das ist die heutige Hauptkonstellation in der Gesellschaft zwischen links und rechts. Und ich bin Feind dieser Konstellation. Das hat zwei Gründe. Das eine ist theoretisch, ich muss zu Ende kommen, theoretisch bin ich überzeugt, dass der Keynesianismus die kapitalistischen Krisen nicht lösen kann. Mit Paul Mattig sozusagen gegen die Keynesianer kann ich argumentieren. Ich glaube, der Keynesianismus verschiebt die Krisen nur. Und dann werden sie sich massiver entladen. Aber die andere Frage, und damit will ich schließen, weil das scheint mir die Substanz zu sein. Wenn Keynesianismus funktionieren würde, wenn also Kaufkraft stärken und Geld ist genug da und wie der ganze Blödsinn so genannt wird, funktionieren würde, muss man sich die Frage stellen, ist dann die Welt trotzdem eine Hölle oder nicht? Das heißt, ist die Sehnsucht, es möge noch mal so sein, wie zur Zeit von Helmut Schmidt in den 70er Jahren, irgendwas Emanzipatorisches, oder haben in dieser Zeit Menschen, die ihr Leben als Lohnabhängige verbringen mussten, ja teilweise bis heute, das gesamte Leben verpasst? Zerschlägt Kapitalismus Leben? Nicht im Sinne von Armut, nicht im Sinne von Krieg und Bombe, sondern begreifen wir die Verfasstheit der Gesellschaft so, dass sie uns, auch wenn sie funktioniert, im engsten Wortsinne um alles betrügt. Ist es wahr, dass die konkurrenzhafte Organisation der Gesellschaft in die überwiegende Zahl der Subjekte eingeht, sie hässlich macht, ihnen verunmöglicht, miteinander zu sprechen? Stattdessen kommunizieren sie, was bekanntlich ungefähr das Schlimmste ist, etwas schlimmer als die Hölle. Sie sozusagen ihre Kommunikation über instrumentelle Vernunft, über Berechnung austrägen lässt, über Vorteile. Das heißt, die Kernfrage ist, reicht eine Autobahnfahrt von Hamburg nach Bremen, um nach einer solchen Autobahnfahrt zu sagen, mit dieser Gesellschaft bin ich total verfeindet? Denn man sieht da ja alles. Das Drängeln, das Linksüberholen, das Hupen, die Lichthupe. Reicht eine U-Bahnfahrt und einen Blick in die Gesichter, um zu sagen, es ist mir scheißegal, es ist mir nicht scheißegal. Aber ob du Hartz-IVler bist oder eine 50-Stunden-Woche, ich sehe dein Unglück. Das heißt, ist es richtig zu sagen, wir sind verfeindet mit der Marktwirtschaft oder der kapitalistischen Verfasstheit der Gesellschaft, ob sie funktioniert oder nicht. Das ist was anderes, als zu sagen, ich bin verfeindet mit dieser Gesellschaft, weil ich über sie auch sagen kann, dass sie unfähig ist, die Menschheit zu ernähren. Wir wissen um die Zahl der Hungertoten jedes Jahr und derer, die an medizinischer Unterversorgung sterben. Oder weil ich weiß, dass der Kapitalismus periodisch sich in Krisen entlädt, weil er ja Produktionsmittel zerschlagen muss, um ein neues Akkumulationsmodell installieren zu können. Oder sage ich, ich bin verfeindet mit dieser Gesellschaft, auch wenn es Leute gibt, die sagen, sie könnten ihre Krisenzyklen abmildern oder abschaffen, weil die konkurrenzhafte Organisation der Gesellschaft, die Notwendigkeit voranzukommen, die Notwendigkeit, seine Arbeitskraft zu verkaufen, dazu führt, dass die Mehrheit der Menschen als Reflexionsform von Produktionsverhältnissen enorm hässlich werden. Wenn das Zweite richtig ist, dann kann man gern in der Linken sein, weil da jedenfalls in winzigen Fingerhutpositionen sowas vorkommt wie die Überwindung dieser Hässlichkeiten. Das heißt, meine Bilanz ist, eigentlich habe ich nichts erreicht, diesen 40 Jahren Politik machen, aber der Lohn war, dass ich wirklich ein paar richtig tollen Menschen begegnet bin und ich finde, das muss ausreichen. Willkommen zurück bei Allein schon Konsens auf FSK 93,0. Wir machen jetzt weiter mit Andreas Blechschmidt und Christiane Schneider. Mir wurde hier am Anfang erklärt, dass wir drei hier in chronologischer Reihenfolge sprechen sollen. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen darüber nachgrübeln, worin genau die Chronologie besteht, wenn Christiane nach mir redet. Ich bin die Älteste. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich für eine politische Phase stehe, von der Thomas soeben gesagt hat, da hätte eigentlich die regressiv-depressive Zeit angefangen, nämlich 1989-90, also der Zusammenbruch der real existierenden sozialistischen Staaten, der beginnende neoliberale Durchmarsch. Ich habe es ja kurz bei meiner kurzen Vorstellung angedeutet. Ich habe mich 1987 am Hafenstraßenkonflikt politisiert, habe sozusagen noch so diesen letzten Schwung der autonomen Bewegung der 80er Jahre bekommen, die als undogmatische Linke sich abgrenzen von eben K-Gruppen, Politik, sich abgrenzen von der materialistischen Geschichtsauffassung, die in Kaderstrukturen, in ZK-Vorgaben und Direktiven denkt, sich davon abzugrenzen und eben, wie gesagt, undogmatisch und links zu sein und allerdings auch in die Problematiken all dessen, was man eben Bewegungspolitik nennt und aber auch Kampagnenpolitik nennt, reinzurutschen. Ich habe das 1988 und 89 noch als sehr befreiend erlebt, weil da war zum einen natürlich die Durchsetzung der Hamburger Hafenstraße und ich hatte dann auch noch das, jetzt darf ich ja fast sagen, historische Glück, dann auch noch an der Verhinderung eines Kommerzprojektes im Schanzenviertel beteiligt zu sein und eben nicht nur dieses Projekt verhindert zu haben, sondern zumindest im Ansatz auch ein Gegenprojekt mitzugestalten, eben die Rote Flora, die zumindest auch formal ja immer noch besetzt ist und nicht in den Niederungen vieler anderer Projekte der Hausbesetzerbewegung geendet ist, wo es dann irgendwann über Vertragsabschlüsse und selber kaufen eine Ankunft in der gesellschaftlichen Realität der ganz anderen Art gegeben hat. Also in diesem Sinne ist es vielleicht konsequent, dass ich jetzt nach Thomas Ebermann spreche. Ich wollte versuchen, zwei kurze Skizzen aufzumachen in Umkehrung des Gedankens des global Denkens und lokal Handelns. Möchte ich eine kurze Skizze zu meiner persönlichen Geschichte in der Roten Flora zunächst abreißen. Die Flora war ein stadtteilbezogenes Projekt. Es gab damals so diesen naiven Wunsch, eben lokal zu handeln. Der Glaube, wenn man so ein lokal begrenztes Gebiet wie ein Stadtteil als Bezugspunkt hat, dort also basisorientiert Gegenmacht aufzubauen. Der damalige Slogan war eben unser Viertel verteidigen. Da ging es dann eben erstmal um dieses Phantomprojekt, aber eben auch die Hoffnung an der Politisierung des Stadtteils im Kampf gegen das Projekt ist vielleicht auch andere Formen von Gegenmacht, gegen Öffentlichkeit und emanzipatorische Perspektiven zu eröffnen. Wie gesagt, das schien am Anfang eine kurze Erfolgsgeschichte zu sein, weil eben nicht nur das Projekt, das Phantomprojekt verhindert worden ist, sondern weil es dann eben möglich war, auch die Rote Flora als linken, linksradikalen Gegenort durchzusetzen. Auch diesen Besetzstatus zunächst einmal zu installieren. Und und dann begannen erstmal die ganzen Auseinandersetzungen, von denen ich jetzt auch in der historischen Rückschau sagen würde, auch da mussten wir dann mehrfach wieder das Rad neu erfinden. Also die Auseinandersetzungen, internen Auseinandersetzungen um Frage von Hierarchie, von Männerdominanz, Stichwort Sexismus-Debatte. Das waren also auch prägende Debatten, die sich im Projekt Rote Flora von 1990 bis 1995, also dann auch durch die Geschichte des Projektes, durchgezogen haben. Es gab dann auch ein Break 1995, 96 innerhalb des Projektes, wo ein großer Teil der ersten Generation das Flora-Projekt auch ja verlassen hat, wobei das jetzt nicht unbedingt Ausdruck eines politischen Dissenses war, sondern einfach auch eine Generation Studium beendet, Jobs angefangen, aber eben auch die Unfähigkeit, bestimmte Debatten auch konstruktiv weiterzuführen, eben auch einfach nicht möglich waren. dann hat die Flora so ein bisschen gerettet inhaltlich, und das wird auch typisch für autonome Bewegung, dass dann von außen mit einer sich etablierenden offenen Drogenszene im Stadtteil sozusagen an die Flora ein neues Thema herangetragen wurde, nämlich der Auseinandersetzung damit, dass man diesen Stadtteil, den man ja eigentlich als revolutionären Ort und als beginnende Zelle von Gegenöffentlichkeit, von Gegenorganisierung begriffen hatte, dass also nun diese uns die revolutionären Subjekte ein bisschen abhanden kamen, weil nämlich plötzlich das Schanzenviertel also nach mehr Polizei rief, man diese offene Drogenszene weghaben wollte, man mit den schwarzen Dealern große Probleme hatten, dann all diese Versatzstücke, die man, egal ob es um Zürich, um Amsterdam, um München, Hannover oder Hamburg geht, ne, also Dealer versuchen Kinder anzufixen, überbordende Anzahl von Spritzen auf Kinderspielplätzen, das sind ja auch so ideologische Versatzstücke, die in jeder dieser Debatten immer wieder auftauchen, auch die wurden dann eben durch Schanzenviertel gereicht. Es gab dann auch so den Schulterschluss zwischen den Springermedien und entsprechenden auch Protagonisten und Protagonistinnen im Stadtteil, Gewerbetreibende. Und da gab es eben dann auch für die Flora einen Break, und das würde ich auch durchaus im Rückblick als eine positive Erfahrung reklamieren, dass wir als, also wenn ich wir sage, immer als Kollektiv, als Gruppe, die sich damals Flora-Plenum als Diskussionsraum begriffen hat, wo wir eben gesagt haben, okay, was geht hier eigentlich gerade schief? Und wir einfach gemerkt haben, dass eben diese, ja, diese idyllischen Vorstellungen eines zu befreienden Stadtteils, eines Bezugspunktes, der sich lokal definiert, einfach falsch sind. Und wir also uns auch inhaltlich neu positioniert haben, wir nochmal auch bis dahin populäre Gewissheiten der linksradikalen Szene, also Heroin wird in die Szenen eingeschleust, um die Bewegung zu zerstören, und auch die linksradikale Bewegung muss den Kampf gegen Heroindealer führen und Heroin raus aus unseren Vierteln, das waren solche Versatzstücke, wir das also auch für uns neu aufgearbeitet haben, gesagt haben, das ist Unsinn, und versucht haben, einen Begriff davon zu entwickeln, was, glaube ich, heute mittlerweile alles, das kann jetzt jeder runterleiern, so, also Recht auf Stadt, der öffentliche Raum als Teil kapitalistisch Organisierung, neoliberale Deregulierung, das ist vor jetzt ungefähr 14 Jahren alles so nicht genannt worden, aber da in der Flora jedenfalls und im Schanzenviertel sind da jedenfalls also wieder ein neues Rad erfunden worden, was dieses Themenfeld angeht, und es tatsächlich 1998, 99 ein bisschen eine Neuorientierung gab, also weg von dieser Stadtteilbezug und vielmehr den Versuch, also Politik in gesamtgesellschaftlichen und auch durchaus wieder globalere Zusammenhänge zu setzen. Also auch die sogenannte Dealer-Problematik auch als Teil der Migrationsproblematik zu begreifen, als Teil der Flüchtlingsproblematik von illegalisierten Menschen, die, weil sie nicht arbeiten dürfen, weil sie illegal sind, teilweise auch keine andere Chance haben, als im zum Beispiel legalisierten Drogenmarkt einfach Geld zu verdienen, das sie nach Hause schicken können. So. Und das auf der einen Seite nicht bedeutet, eben dann Dealertum zu idealisieren und darin wieder neue revolutionäre Subjekte zu kreieren, sondern einfach ein Begriff von, es gibt gesellschaftliche Widersprüche und Problemfelder, die sind eben nicht mit einfachen Antworten zu lösen, sondern da muss auch eine linksradikale Szene versuchen, entsprechend differenziert sich damit auseinanderzusetzen. Das ist sozusagen ein Themenfeld, was die Flora, was diese Positionierung angeht, also denke ich auch als Vorläufer dessen, was heute im Recht auf Stadtkontext so ein bisschen als Standards verhandelt hat, damals inhaltlich schon vorverhandelt hat, vielleicht kann man es auch so sagen. Der Begriff der Gentrifizierung auch in seiner ganzen Doppelbödigkeit, nämlich auch Teil des Problems zu sein, als subkulturelles Projekt wie die Rote Flora, ist in einem auch längeren Papier von 1998, kann man auf der Flora-Seite auch nachlesen, schon mal nachgezeichnet worden und hat eben auch viele Diskussionen, die dann im Recht auf Stadtkontext seit 2007 in Hamburg verhandelt werden, inhaltlich auch vorweggenommen. Damit sind wir aber vielleicht wieder bei einer anderen Problemlage. Es hat aber auch 10 Jahre lang eben oder fast 10 Jahre brach gelegen. Also vieles, was seit 2007 im Recht auf Stadtkontext nochmal verhandelt worden ist und was auch bundesweit rezipiert worden ist und hat eigentlich als vorgedachte inhaltliche Auseinandersetzung schon mal sozusagen war schon mal da. Es gab auch von der Flora damals in Bremen, in Mannheim, in Berlin auch Veranstaltungen, wo wir sozusagen auch das 1999 und 2000 auch schon mal kommuniziert haben. Aber da ist auch was weggebrochen und hat einfach ein paar Jahre auch brach gelegen und ist uns auch ein bisschen wiederentdeckt worden. Und das sicherlich auch ein Thema, was wir hier später noch vielleicht auch in der Diskussion verhandeln, diese Form von Diskontinuitäten und auch eine Form von Geschichtsvergessenheit, die ich selbst in so einem Zyklus von knapp 23 Jahren an eigenen Leibe halt erfahren habe. Die Rote Flora selbst ist aber auch als Projekt meiner Meinung nach ein gutes Beispiel für grundlegende Probleme der radikalen Linken, sich selbst zu reflektieren, aber auch politische Kontroversen und auch politischen Dissens auch konstruktiv als geschichtliche Frage auch diskutierbar zu machen und da auch sozusagen in der politisch-strategischen Orientierung über einen längeren Zeitpunkt hinaus eben auch als ein produktives Kapital zu nutzen. Zwei kurze Schlagdichter zu dem Thema ist für mich persönlich tatsächlich das Thema linker Antisemitismus, was ist ja hier auch schon in der Veranstaltungsreihe verhandelt worden. Dazu will ich vielleicht insofern was sagen, ich selber, das darf ich vielleicht jetzt hier auch tun, auch wenn möglicherweise hier irgendjemand des VS noch sitzt, also in der ZEC publiziert man anonym, das habe ich auch langjährig getan und es gibt von mir eben, jetzt kann man ja ein bisschen ins Archiv klettern und mal nachlesen, schon aus den Jahren 1993, 94 Texte, wo es um die Frage von linken Antisemitismus geht. Damals gab es eine Auseinandersetzung Ingrid Strobel, die eigentlich so ein bisschen geadelt war, die war also von Repressionsverfahren 129a überzogen, hat 1989, 90, 91 auch im Knast gesessen, es gab eine große Mobilisierung. Und dann hat Ingrid Strobel in ihrer politischen Auseinandersetzung sich eben angefangen mit Antisemitismus auch in der Linken auseinandergesetzt und es gab dann im Hamburger Schanzenviertel, damals gab es noch die sogenannte Stadtteiletage, gab es dann auch eine Buchveranstaltung, wo sie ein Buch von sich vorgestellt hat und es gab halt wüste Auseinandersetzungen über die Unsäglichkeit, dass man also der linken Szene halt Antisemitismus unterstellen kann und da wurde sie auch als Referentin, die ihr Buch vorgestellt hat, also wüst angegriffen. Also da gab es schon so eine erste Auseinandersetzung, die damals aber weniger in den jetzt heute bestehenden Kategorien von Anti-Deutsch gegen Anti-Impf, was immer das auch sein soll, verhandelt wird. So, dann gab es in der Flora im Jahre 2004, beginnend an den Konfrontations- und inhaltlichen Auseinandersetzungen im Schatten der Debatten um den 11. September 2001, die ja auch nochmal dann das, was eben antideutsche Bewegung auch ist, Stichwort Bahamas, Reflexion dieser Auseinandersetzung mit Israel-Solidarität, auch in der Flora diskutiert worden ist. Es gab im Jahre 2002 eine Veranstaltungsreihe zum Thema Israel und Haltung der radikalen Linken zu Israel. Damals eben auch eine Veranstaltung zum Thema linken Antisemitismus und dann im Jahre 2004 eben nochmal dieses Papier der Flora, The Good and the Evil. Und das ist ein Papier gewesen, was in der Flora seit 2004 eigentlich als Konsenspapier verhandelt worden ist, was sozusagen einen politisch-inhaltlichen Konsens darstellen sollte. Und wir erleben in der Flora und wir, da spreche ich jetzt für Leute, die eben teilweise 2004 an dem Papier mitgeschrieben haben, die aber auch teilweise später dann zum Plenum dazugekommen sind, erleben jetzt mittlerweile auch innerhalb des Projektes selber, dass es hier keinen Konsens gibt, dass es nicht möglich ist, auch innerhalb der Roten Flora ein, ich sag mal, also konstruktiv soll nicht heißen, dass man Widersprüche verkleistern muss, aber dass es irgendwie eine geartete Auseinandersetzung darüber innerhalb des Projektes gibt, sondern das hat sich in den letzten anderthalb bis zwei Jahren eben darin niedergeschlagen, dass es eben in der Flora dann einfach Graffitis gibt, wo dann Israel oder Israel gleich SS an die Wände im Projekt geschmiert wird, wo halt also hausinterne Einladungen, die sich nochmal um dieses Konsenspapier drehen sollen, einfach abgerissen werden. wo, als es zum 20-Jährigen der Flora die Idee gab, Egotronic zum Konzert einzuladen, dann eben Statements im Hause gab, man wolle also dieses Konzept mit geeigneten, spontanen Aktionen beim Konzert eben auch stören. Daraufhin wurde dann die Idee, die Gruppe einzuladen, mit dem Hinweis, okay, dann lass uns über solchen Dissens im Hause auch reden, zurückgezogen. Dann hieß es aber von, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, den anderen, nee, ist doch super, die kommen doch jetzt nicht mehr, also müssen wir auch nicht mehr diskutieren. Also das will ich nur noch mal als Schlaglicht hier darstellen, nicht weil ich jetzt hier heute Abend linken Antisemitismus diskutieren will, sondern weil ich auch zeigen will, dass es eben innerhalb der radikalen Linken und selbst in so einem überschaubaren Rahmen wie der Roten Flora eben Problematiken gibt, eine Streitkultur, eine Auseinandersetzungskultur und eine Frage auch politische Themen mit einem geschichtlichen Hintergrund und einer Kontinuität und Kontinuität selbst in dem Bezugsrahmen der Projektgeschichte der Roten Flora konstruktiv miteinander zu verhandeln. Und das ist eine Tatsache, die mich sehr umtreibt und die mich auch in regressiv-depressive Zustände versetzt, weil ich mich frage, wenn es halt innerhalb eines Projekts wie der Roten Flora, das ich meiner Meinung nach zu Recht und auch richtigerweise als Teil der radikalen emanzipatorischen Linken begreift und zumindest so ein Ort sein sollte, wenn es dort also letztlich nicht möglich ist, diese Auseinandersetzung miteinander zu führen, dann frage ich mich, was das eigentlich für die Perspektive in der gesamtgesellschaftlichen Kontext emanzipatorisch hineinzuwirken eigentlich bedeuten kann. Dazu werde ich gleich in meinem zweiten Teil, ich bin jetzt leider auch schon ein bisschen zu lang, aber gleich noch was sagen wollen. Gut. Das erstmal als Skizze, wozu ich jetzt nur als Schlagwort was sage. Vielleicht kann man dazu in der Diskussion nochmal was sagen. Mich selber hat als Teil der autonomen Linken und mit meiner eigenen Geschichte in der Roten Flora mich immer umgetrieben, wie wir als radikale Linke uns natürlich mit auch historischen Fragen, das Wort Geschichtsvergessenheit ist ja gefallen, auseinandergesetzt haben oder auch nicht auseinandergesetzt haben. Ich hatte das Gefühl, dass es in der radikalen -autonomen Linke, das ist so ein bisschen meine politische, ich will nicht schon wieder Heimat sagen, Entschuldigung, Verortung, ich weiß. Dass es wenig Auseinandersetzung gab mit, was ist eigentlich Stalinismus, wobei es mir wichtig ist zu sagen, dass es eben genau nicht darum geht, die kommunistische Bewegung an sich damit zu delegitimieren oder sich einer bestimmten politischen Organisierung geschichtlicher aber zu entledigen oder sich unbedingt davon auch innerlich abgrenzen zu müssen, sondern es einfach als Teil eines linksradikalen Traditions- und Bezugszusammenhangs mitzudiskutieren. Weil es natürlich die Frage ist, was es für eine radikale Linke bedeutet, wenn stalinistisches Erbe, und das sind eben nicht nur die Schauprozesse 36, 37, sondern das sind auch die Auseinandersetzungen in der Sowjetunion 1948, da ist dann der Konnex auch zu dem antizionistisch-antisemitischen linken Zusammenhang geschlagen, 1956 Ungarn, dann 1968 und jetzt rückt es, finde ich, auch näher an unsere eigene Geschichte, nämlich Polen-DDR. Also das sind für mich Fragen, die jedenfalls in meinem politischen Kontext wirklich nicht verhandelt worden sind. Und das ist natürlich jetzt auch geradezu folgerichtig, selbstverständlich dann auch nicht das antizionistische Erbe, was natürlich in der Diskussion der Palästina-Solidarität eine große Rolle spielt. Es gab gerade hier in Hamburg eine sehr starke Soli-Bewegung für Palästina. Es gab die Palästina-Gruppe in Hamburg, die noch 1990 auch einen großen bundesweiten Kongress hier in Hamburg organisiert haben. Und auch da hatte ich das Gefühl, dass es auch historisch, und wenn ich jetzt historisch sage, dann rede ich eben über die letzten 20 Jahre, eigentlich keine konstruktive Auseinandersetzung, kein konstruktives Streiten um diese Frage geht. Und ein letztes Schlaglicht zu dem sozusagen lokalen Bezugspunkten ist für mich eben auch, dass es eigentlich wenig Auseinandersetzung in der radikalen Linken, sag ich mal, mit der DDR gab. Und das finde ich deswegen sehr wichtig, weil natürlich viele, die mittlerweile in der autonomen oder linksradikalen Szene, sage ich mal, gelandet sind, selber in der DDR politisiert worden sind, selber in der DDR-Opposition auch organisiert waren. Also ich persönlich kann zum Beispiel jemanden so wie André Holm benennen, der also schon vor 89 politisch aktiv war, dort halt unter dem Stasi-Knüttel halt zu leiden hatte. Dann, das wissen ja hier alle im Raum, eben dann auf eine Kriminalisierung durch die Bundesanwaltschaft auch mittlerweile zurückblicken kann und ich jedenfalls feststellen kann, dass es innerhalb der radikalen Linken überhaupt keinen Begriff davon gibt, gerade wenn man mal davon weggehen will, dass wir nun mal, da mag man politisch zu Recht das bedauern, dass es diese Form von Wiedervereinigung oder Annexion, wie man es auch immer nennen will, gegeben hat, dass trotzdem eigentlich eine linksradikale Szene gibt, von der ich aber oft merke, dass sie in ihrer Geschichtlichkeit total nebeneinander herläuft. Also wenn ich in Erfurt auf einer Veranstaltung sitze und das Gefühl habe, mit Gleichaltrigen, ich bin ja 65, dort zu diskutieren, immer das Gefühl zu haben, so, aber was ist eigentlich deren politische Sozialisation und Geschichte? Ich habe aus meiner Geschichte immer das Gefühl gehabt, so bei aller Kritik an den realsozialistischen Staaten, aber immerhin haben sie noch eine wie auch immer geartete Gegenmacht im globalen Rahmen bedeutet. Darauf habe ich mich positiv bezogen, bei aller Kritik natürlich, bei aller Kritik auch eben an Stichwort stalinistischen Tendenzen, an dem, was eben Realsozialismus an Deformation auch bedeutet hat, so, aber überhaupt keine Ebene da gefunden zu haben, wie man sich eigentlich in der radikalen Linken, die gesamtdeutsch ist, das reflektiert. So, das war jetzt der eine Komplex und dann möchte ich noch einen zweiten Akzent setzen, um auch deutlich zu machen, dass wir sozusagen in einer politischen Ungleichzeitigkeit leben. Thomas hat ja schon deutlich gemacht, wie sehr internationalistische Ansätze, die gelebte Solidarität auch durch inhaltliche Anknüpfung an internationalistische Gruppen, Befreiungskämpfe in Lateinamerika, Befreiungskämpfe in Afrika, auch eine Rolle in den 70er und auch noch 80er Jahren gespielt haben. Und wenn Thomas dann auch beschreibt, und ich denke, Christiane wird da sicherlich auch nochmal anknüpfen, also wie sehr eben da auch ein Austausch bestand und es auch eine gelebte politische Kultur in der radikalen Linken gab, wie gesagt, jetzt eine Ungleichzeitigkeit erleben. Denn es gibt meiner Wahrnehmung natürlich einen neoliberalen Durchmarsch, das ist völlig klar. Es gibt derzeit weltweit offensichtlich wenig Perspektiven für eine revolutionäre Bewegung, die Kapitalismus in seiner allumfassenden Machtanspruch, der sich gerade weltweit auch realisiert, indem wie über die Verwertung von Ressourcen öffentlich diskutiert wird, wie sogenannte Auslandseinsätze, die ja letztlich nichts anderes sind als, man würde wahrscheinlich in der Rhetorik der 80er Jahre sagen, imperialistische Ausbeutung weltweiter Ressourcen eben auch durchsetzen soll. Also nichts anderes wird ja heutzutage international verhandelt. Also es gibt meiner Meinung nach überhaupt keine politische Gegenmacht mehr dahin, sondern eine völlige Fragmentierung auch der radikalen Linken. Und um das noch ein bisschen einzuordnen, es gibt aus dem Jahr 1998 einen Text der revolutionären Zellen, den sie damals veröffentlicht hatte, und da haben sie in einer relativ beeindruckenden Skizze formuliert, dass sie also davon ausgehen, dass die, und das ist ihr O-Ton damals gewesen, dass die postfordistische Neuformierung der Weltwirtschaft anstehen würde, dass also der fortschreitende Prozess der Deindustrialisierung in Metropolen dazu führen wird, dass es zu einer strukturellen Arbeitslosigkeit kommen wird, einer zunehmenden öffentlichen Armut, einem umfangreichen Abbau sozialer Errungenschaften und, ne, damals schon formuliert 1978, zum Beispiel der Erhöhung eines Rentenalters, einer Intensivierung und fortschreitenden Militarisierung der Polizei und der Intensivierung staatlicher Repression nach innen. Also das ist eine Analyse aus dem Jahr 1978 gewesen, die meiner Meinung nach ja nun geradezu prophetisch das vorweggenommen hat, was mit dem wir politisch heutzutage konfrontiert sind. Gleichzeitig aber, und ich denke, das hat Thomas ja auch eindrucksvoll skizziert, eigentlich eine politische linksradikale Gegenmacht, also auch im Sinne von interventionsfähig sein und auch zum Beispiel, und das ist vielleicht ein Teil auch dann noch eher der Diskussion, auch staatliches Gewaltmonopol bewusst in Frage zu stellen. Das sieht ja nun ausgesprochen mau derzeit aus. Und deutlich machen will ich das an dem Punkt, einfach nur noch mal einen Blick auf die derzeitige Situation innerhalb der Flüchtlingspolitik zu werfen. Also in einem konkreten politischen Zusammenhang, in dem durch das Frontex-Regime an den EU-Außengrenzen, also Flüchtlinge geradezu faktisch auch bekämpft werden, es also insgesamt wirklich Zehntausende von Tote gibt, die also in den letzten Jahren durch Frontex-Einsätze im Mittelmeer zum Beispiel vor Griechenland, aber auch an der sozusagen neuen Ostgrenze ums Leben gekommen sind, also dem eine völlige politische Lähmung jedenfalls meiner Meinung nach der radikalen Linken gegenübersteht, die also überhaupt nicht in der Lage ist, angesichts dieser Aufrüstung des Frontex-Regimes, dem also noch irgendetwas entgegenzusetzen. Und damit will ich eben nicht Grenzcamps denunzieren und will auch nicht die Arbeit der aktuellen dort engagierten Menschen denunzieren, aber es ist einfach deutlich, dass wir in gesamteuropäischen Zusammenhängen dem derzeit überhaupt nichts entgegenzusetzen haben. Und dann würde ich auch vielleicht mit Blick auf die Zeit auch meine Skizze erstmal beenden wollen, weil ich glaube, es gab tatsächlich eine radikale Linke, die zumindest in ihrer politischen Praxis in der Frage, auch das staatliche Gewaltmonopol auch aktiv in Frage zu stellen, tatsächlich eine politische Praxis der revolutionären Zellen, die ich hier einfach auch zur Diskussion stellen würde, als einen politischen Gegenentwurf, den es sozusagen schon einmal gab, der aus vielen Gründen und möglicherweise auch zu Recht derzeit politisch sich auch fragmentiert hat, der aber zumindest für mich einen politischen Kontext beschreibt, von dem ich hoffe, dass es der radikalen Linken auch wieder möglich sein wird, daran anzuknüpfen. Und nur ein Beispiel, es gab zum Beispiel im Herbst 1986 eine politisch-aktionistischen Zusammenhang von verschiedenen revolutionären Zellen bundesweit, in dem im Mitblick auf die auch damals ja schon Flüchtlingsarbeit und auch Flüchtlingsverfolgung eben, wo verschiedene Ausländerpolizeien angegriffen worden sind, wo das das Ausländerzentralregister in Köln halt sabotiert worden ist und die gesamte Kartei dort durch einen Brandanschlag halt abgefackelt worden ist und wo auch in Ausländerbehörden in Hagen und in Hamm eben ganz gezielt Dateien sabotiert worden sind, um sozusagen Flüchtlingen zu ermöglichen, dieser Erfassung auch zu entgehen. Und wenn ich jetzt den Ist-Stand des Jahres 2012 zusammenfassen möchte, glaube ich eben, dass es nicht vielleicht unbedingt eine Geschichtsvergessenheit gibt, so, aber dass die radikale Linke in ihrem jetzigen Zustand tatsächlich in einer reichlich regressiven und depressiven Zustand besteht. Man kann nicht leugnen, dass es in der Tat eine historische Niederlage gibt. Und wenn wir hier diskutieren, denke ich, ist es wichtig, vielleicht eine Idee davon zu entwickeln, inwiefern man eben auch Perspektiven entwickeln kann und in der Auseinandersetzung mit der Geschichte der radikalen Linken eben auch Anknüpfungspunkte dafür zu formulieren, wie man auch politisch wieder wirkungsmächtiger sein kann. Vielleicht soweit erstmal. Danke. Gar nicht so leicht, in einer Viertelstunde auch nur annähernd die wichtigsten Erfahrungen von 45 Jahren Beteiligung an oppositionellen Bewegungen zusammenzufassen. Thomas hat ja Gott sei Dank schon ziemlich viel zu den seinerzeitigen Bewegungen 60er, 70er, 80er Jahre gesagt. Daran will ich anknüpfen, das brauche ich auch nicht zu wiederholen. Du hast ja auch das Lebensgefühl, was damals herrschte, eigentlich ganz zutreffend beschrieben, obwohl wir in gegnerischen Organisationen waren, kann ich da überwiegend zustimmen. Und will mich jetzt auf, ich habe es ganz anders angelegt als ihr, finde ich aber auch jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, die Vorgaben waren ja nicht so streng, will mich eigentlich auf 2, 3 Gesichtspunkte beschränken, die jetzt für mich bei der Auseinandersetzung mit meiner Geschichte, und man muss sich ja auch immer Rechenschaft ablegen, was man jetzt eigentlich so im Leben getrieben hat, wichtig sind. Vielleicht eingangs mal sagen, dass die Welt, in der ich jetzt meine oder meine Generation unsere Kindheit und Jugend verbracht haben, die existiert heute so nicht mehr. Die Familie zum Beispiel unter der Vormundschaft des Vaters ist dahin, die bäuerliche Landwirtschaft ist verschwunden, das Dorf Geschichte, das Handwerk Teil der Industrie, der industrielle Facharbeiter, damals sozusagen vorherrschend, ist heute eine aussterbende Spezies und so weiter und so weiter. Und zwar das alles, ohne dass es einschneidende Änderungen in der politischen Ordnung stattgefunden hätte oder ohne dass die Widersprüche, die die Gesellschaft zerreißen, irgendwie abgemindert worden wären. Ich würde mal sagen, im Gegenteil. Die zweite Hälfte der 60er Jahre, wo das alles ins Wanken geriet, das war eine Zeit des Aufbruchs. Das hast du ja auch eigentlich ganz gut beschrieben. Das war das allgemeine Gefühl oder bei vielen. Die 68er-Bewegung hat sich in radikaler Gegnerschaft zu den bestimmenden Traditionen, Institutionen und auch Lebensstrategien entwickelt. Insbesondere die aus ihr hervorgehenden K-Gruppen, das war ja nur ein Teil der 68er-Bewegung, verbanden diese radikale Gegnerschaft mit geschichtlichen Revolutionskonzepten, mit der im Wesentlichen unkritischen Übernahme von Organisierungsmodellen russischer chinesischer oder albanischer Prägung. Das bestimmten eigentlich auch die Auseinandersetzungen. Ihr wart ja auch Maoisten, wir auch, aber es gab dann noch die KPdML, die albanisch war, natürlich die DKP, die russisch orientiert war. Das waren richtige Linien, also Frontlinien, möchte ich mal sagen. Ich will, aber alle haben wir praktisch solche Organisierungsmodelle von woanders übernommen, aus der Geschichte oder eben von anderen Gesellschaften. Ich will mich hier jedoch weniger mit der Kritik auseinandersetzen, die unter dem Stichwort Stalinismus oder eben Kritik an Stalinismus geführt wird, sondern mehr mit den problematischen Seiten dessen, was damals dann neu war. Der kurz angerissene Prozess, also ich habe es ja nur ganz kurz gesagt, des Wandels in der Bundesrepublik war eingebettet in Prozesse der Neuordnung der Welt. Neben die Blockkonfrontation, die damals beherrschend war, trat eine weltweite antikoloniale Bewegung. In den 60er und 70er Jahren wurden ungefähr 40 Länder in Afrika zum Beispiel, die bis dahin europäische Kolonien waren, unabhängig. Die sogenannte Dritte Welt machte ihren Anspruch auf Entwicklung geltend. Es entstand eine, ja nicht nur in Deutschland war diese Zeit des Aufbruchs, sondern es gab eigentlich eine weltweite Jugendbewegung, in der die Losung Rebellion ist gerechtfertigt aus der chinesischen Kulturrevolution auf fruchtbaren Boden fiel. Und ich muss sagen, diese Losung hat mich damals elektrisiert. Rebellion ist gerechtfertigt, weil das war unerhört. Das war in einem Land wie Deutschland unerhört. Das war wahrscheinlich überall in der Welt unerhört. Und auch wenn man im Alter vielleicht ein bisschen ruhiger wird, würde ich mal sagen, damit habe ich nach wie vor Sympathie. Und wenn ich bei der jungen Generation so manches sehe, was mir da nicht so gefällt, dann denke ich immer, Rebellion ist gerechtfertigt. Das ist schon wirklich voll in Ordnung, selbst wenn ich nicht im Einzelnen damit übereinstimmen würde. Der Antiimperialismus jedenfalls war eines der zentralen Bildungselemente der Bewegungen der 60er, 70er und 80er Jahre. Du hast Internationalismus gesagt, aber es beschreibt ja ungefähr dasselbe. Zum Antiimperialismus. Das war einerseits begeisternd, weil die weltweiten antikolonialen und antiimperialistischen Bewegungen ja Zeichen waren, dass Fortschritt nicht nur möglich ist, sondern auch geschieht. Und, obwohl ist ja schon auch gesagt worden, wir fühlten uns als Teil, und das auch, glaube ich, zu Recht, als Teil einer Weltbewegung. Aber andererseits hatte das auch eine, finde ich, problematische Seite. Und zwar diente der Antiimperialismus wesentlich zur Legitimierung der eigenen Praxis und schottete sie gegen Reflexion und Kritik ab. Das war ein ganz wichtiges Element bei der RAF. Ich weiß nicht, wer von euch sich mal damit auseinandergesetzt hat, die Legitimation für ihre Strategie, die sie gewählt haben, also bewaffneter Kampf, militante Anschläge, aus der weltweiten Bewegung und nicht aus den Verhältnissen in der Bundesrepublik entwickelt haben. Und dieses Moment, was bei der RAF sehr stark war, hat aber auch in den K-Gruppen und auch in anderen Bewegungen, glaube ich, eine Rolle gespielt. Und das war die nicht so gute Rolle. Wir hatten dann auch im Folgenden zu verarbeiten, dass die Ergebnisse des antikolonialen und antiimperialistischen Kampfes zwar zur Zerschlagung des kolonialen Systems führten, aber nicht zu befreiten Gesellschaften, sondern zu neuen Konflikten, neuen Kämpfen, neuen Formen der Unterdrückung. Wir hatten zum Beispiel, es war in unserer Geschichte, spielte eine ganz große Rolle, die Unterstützung der antikolonialen Bewegung im seinerzeitigen Rhodesien, weiße Siedler. Wir haben die ZANU unterstützt, wir haben als KBW viele Millionen gesammelt. Und wenn man sich heute sieht, wie die Verhältnisse in Zimbabwe sind, dann ist man natürlich richtig geschockt. Also diese Erfahrung, dass nicht alles besser oder ganz neu wird oder dass nicht wirklich befreite Gesellschaften entstehen, war sehr schmerzhaft. Und da ist auch nicht so ganz klar, wie da die Schlussfolgerungen rausgezogen werden. Es gibt ja auch nach wie vor den Streitpunkt, einen heftigen Streitpunkt in der Linken. Es gibt nicht wenige, die grundlegend den Antiimperialismus in Frage stellen. Und es gibt welche, die trotzig beharren, ohne die Veränderungen in der Welt wahrzunehmen. Ich glaube, das war unverzichtbar, die Zerschlagung dieses Kolonialsystems, weil in dem alten System überhaupt keine Entwicklung möglich war. Aber die Naivität, die man mit so einer bedingungslosen Unterstützung, die zu so einer bedingungslosen Unterstützung geführt hat, die würde man jetzt ja so nicht wiederholen. Ein zweites Bildungselement der Bewegung der 68er, sage ich mal, war der Antifaschismus. Und damit komme ich aber gleich zu einem zweiten Problemkreis. Wesentlich für die 68er Bewegung, die mich politisiert hat, war die Auseinandersetzung mit der Eltern- und Großelterngeneration, die in erheblichen Teilen den Faschismus getragen hatte und die über 20 Jahre nach der Niederwerfung des faschistischen Deutschen Reiches nach wie vor verstockt schwieg, vor allem über das einzigartige Verbrechen des Holocaust, die Vernichtung der europäischen Juden. Das Selbstverständnis dieser Jugendbewegung war antifaschistisch und das bezog sich auch auf die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Holocaust. Ich kann mich erinnern, ich hatte also lange Zeit überwiegend Lehrer, die schon im Faschismus Lehrer gewesen waren, die darüber entweder keinen Ton gesagt haben oder die ihre eigene Geschichte, schreckliche Geschichte legitimiert haben, indem sie ihre Kriegserlebnisse ununterbrochen erzählt haben. Und damit, das war befreiend, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist sehr vielen Leuten damals so gegangen. Man kann jedoch aus heutiger Sicht ein großes Problem erkennen. Der Antisemitismus wurde als Ideologie und mörderische Praxis der Nazis kritisiert, auch noch als Problem der bürgerlichen Gesellschaft, insbesondere durch die kritische Theorie, der man den Kampf angesagt hatte, aber nicht als Ideologie, die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts relevant, und zwar in weiten Teilen der Gesellschaft relevant und virulent geworden war. Man war, das war die allgemeine Auffassung, ist ja auch schon geschildert worden, weil man antifaschistisch und links war, per Definition nicht antisemitisch. Dieser große Irrtum wurde spätestens evident, als Mitglieder der aus der 68er-Bewegung hervorgegangenen revolutionären Zellen 1976, sehr interessant, in dem von ihnen gemeinsam mit Palästinensern entführten Flugzeug in Entebbe Juden aus den Passagieren herausselektierten und hinrichteten. Schon vorher hatte es Anschläge auf jüdische Einrichtungen und jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland gegeben. Und der Begriff zum Beispiel jüdisches Kapital war auch in der linken Bewegung präsent. Der Schock über Entebbe setzte in der übrigen Linken, abgesehen davon, dass man solche Anschläge oder solche Mittel wie Flugzeugentführung kritisiert hat, aber der Schock über das, was da passiert ist, setzte erst viele Jahre später ein. Und auch das ist ein Zeichen für das gespaltene Bewusstsein der 68er-Bewegung. Und ich sage deshalb gespaltenes Bewusstsein. Marcel Reich-Ranitzky schreibt über Ulrike Meinhof, dass er zum ersten Mal Empathie erfahren hat im Gespräch mit ihr, dass er mit einer Journalistin geredet hat. Und als er ihr die Geschichte erzählte, hat sie geweint, sagt er. Und das war das erste Mal, dass er Empathie erfahren hat. Aber Ulrike Meinhof hat auch natürlich in Bezug auf Unterstützung des palästinensischen Befreiungskampfes, in Bezug auf Positionen gegenüber Israel, ist das außerordentlich fragwürdig. Und daran sieht man, dass das wirklich das Bewusstsein gespalten war. Ich mache diesen Rückgriff, also ich will da jetzt schon gerne was zu sagen, weil ich diesen Rückgriff aus aktuellen Gründen mache, natürlich auch aufgrund meiner persönlichen Geschichte. Ich war zum Beispiel, ich glaube, es war das Jahr 1972, mal mehrere Wochen in einem Palästinenserlager im Jordanien und habe nicht teilgenommen, aber das war sozusagen gehört zum Reiseprogramm, dass man auch man konnte über den Jordan gehen und an Angriffen auf Israel, auf zum Beispiel Kibbutzim oder so, konnte man teilnehmen. Ich habe es, muss ich sagen, Gott sei Dank nicht gemacht, aber ich habe an dieser Reise teilgenommen und deswegen ist es für mich auch ein starkes Bedürfnis, mich natürlich mit solchen Positionen auseinanderzusetzen. Und deshalb möchte ich hier kurz dazu auch zu den warum ich die Auseinandersetzung heute für wichtig halte, möchte ich ein bisschen ausholen. Und zwar die Denkkategorien, mit der wir die Welt wahrnehmen und strukturieren, entstehen ja nicht in unserem Kopf. Es sind Produkte der Gesellschaft, geschichtliche Produkte, in der jahrhundertelange Erfahrungen, Deutungsmuster und Vorurteile eingeflossen sind. Wir strukturieren mit ihrer Hilfe unsere Welt, aber sie strukturieren uns. Bourdieu spricht in diesem Zusammenhang von strukturierender Struktur. Und in diese Denkkategorien sind natürlich auch antisemitische Weltdeutungen eingeflossen. Das kann angesichts der Bedeutung, die der Antisemitismus seit über 200 Jahren in Deutschland und in Europa hat, gar nicht anders sein. Ich möchte nur mal, ich glaube, wir sind hier auch in so einem Fachbereich, weiß nicht genau, an den Philosophen Fichte erinnern, einen der Hauptvertreter des deutschen Idealismus, der zu den sogenannten Vorvätern des Sozialismus gezählt wird, also sozusagen meine Traditionslinie, ein offener Antisemit, heute weniger bekannt und dennoch wirkmächtig. Vor allem seine Wissenschaftslehre, in der er dem Ich, das Nicht-Ich, als Gegenteil des Ich entgegensetzt, ist prägend für die deutsche Ideologie und bis heute prägend für die vorherrschende Wahrnehmung des Anderen. Das Nicht-Ich ist bei Fichte die Negation des Ich und das ist übrigens ein zentraler antisemitischer Topos. Ich halte den Antisemitismus nicht für eine Eigenschaft, die man sozusagen beim Anderen vorfindet. Ich meine vielmehr, dass man als Linker oder als Linke ohne die ständige Arbeit einer kritischen und selbstkritischen Reflexion zusammen mit den Begriffen, mit den Denkkategorien auch unbewältigte Deutungsmuster mitschleppt. Das heißt konkret, im Diskurs über Israel muss man sich nicht nur bewusst sein, dass man im Land der Shoah lebt und dass es nur eine kurze geschichtliche Zeitspanne von dem schrecklichsten Menschheitsverbrechen trennt. Ich bin 3 Jahre nach der Niederwerfung des Faschismus geboren. Das heißt vielmehr auch, dass man dem eigenen, vermeintlich unvorgenommenen Urteil nicht ohne weiteres trauen darf. Ich habe noch bis weit in die 90er Jahre gesagt, Antisemitismus bei der Linken oder bei mir völlig undenkbar. Es gibt, das ist meine Erfahrung aus, wie gesagt, langen Jahren, in der neueren linken Geschichte viele Einfallstore für Antisemitismus. Es gab sie auch vorher schon, es gab sie bei der KPD, es gab sie in der Arbeiterbewegung, aber es gibt spezifische Einfallstore auch bei der neuen linken Geschichte. Einer dieser Einfallstore, und da komme ich schon an ganz zentrale Erfahrungen eigentlich, ist der prägende, wenngleich völlig unbewusste, also nicht bewusst wahrgenommene Einfluss, den der Kronjurist des Dritten Reiches, der sogenannte Kronjurist Karl Schmidt, mit seinem Begriff des Politischen auch auf die verschiedenen Traditionslinien der oppositionellen Bewegungen als der letzten Jahrzehnte hat. Er fasst diesen Begriff des Politischen als Unterscheidung von Freund und Feind. Der politische Gegensatz ist der intensivste und äußerste Gegensatz und jede Gegensätzlichkeit ist umso politischer, je mehr sie sich dem äußersten Punkt der Freund-Feind-Gruppierung nähert. Das war ein Zitat. Der Feind ist also wie bei Fichte die Negation des eigenen Seins. Der Einfluss solcher Vorstellungen auf die linken Bewegungen, insbesondere der 70er und 80er Jahre, hängt vor allem mit den teleologischen Vorstellungen zusammen, die diese Linke in ihren unterschiedlichen Spielarten prägte. Also mit Vorstellungen, dass die Geschichte nach Gesetzmäßigkeiten verläuft und auf ein Ziel hinsteuert und dass wir sozusagen auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Das hat uns ja eigentlich beseelt. In einer solchen Logik wird in der Tat jeder, der dieser gesetzmäßigen Entwicklung im Wege steht, zum Feind und als Feind bekämpft. Also die Zerstrittenheit der K-Gruppen, also gerade wir haben da eine innige Zerstrittenheit. Ja, ich nicht. Ich könnte dir noch so manches erzählen. Das war Feindschaft bis, also wirklich Vernichtungsdenken war das. Also man hat sich gefreut, wenn irgendeine Organisation kaputt ging. Oder wenn Leute gescheitert sind. Teleologische Vorstellungen sind heute, spätestens seit 1989, also seit dem Zusammenbruch des realen Sozialismus, delegitimiert und höchstens nur Randerscheinungen. Trotzdem sind Freund-Feind-Schemata als Wahrnehmungs- und Praxisschemata in linkem Denken bis heute stark verwurzelt. Die Gründe sind mir übrigens nicht ganz klar. Wahrscheinlich ist ein wesentlicher Grund die Komplexität der Welt und die Notwendigkeit, Komplexität zu reduzieren. Aber diese Reduzierung ist unzulässig. Das Freund-Feind-Deutungsschema lebt von Vereinfachung und Polarisierung. Es ist von Belang, dass das Freund-Feind-Schema zwar nicht inhaltliche, aber strukturelle Ähnlichkeit mit dem Weltbild des Antisemitismus hat. Es ist, meine ich, eines der Einfallstore des Antisemitismus. Ein anderes Einfallstor ist der unreflektierte Antiimperialismus, der unsere Bewegung eigentlich lange oder immer oder ja über viele Jahre und Jahrzehnte begleitet hat. Seit Ende der 60er Jahre wurde Israel in weiten Teilen der Linken als Vorposten eines neuen Kolonialismus, Imperialismus der USA im Nahen Osten wahrgenommen, wobei der Antizionismus eine entscheidende Rolle spielte und bis heute bei etlichen spielt, weil er nämlich den Existenzgrund Israels in ein imaginiertes Herrschaftsinteresse, in ein Beherrschungsinteresse verlegt und damit den tatsächlichen Existenzgrund, die gescheiterte Emanzipation der Juden in den europäischen Ländern und dann insbesondere die Vernichtung der europäischen Juden durch den Faschismus ausblendet oder sogar bestreitet. Dabei wird der Antizionismus der Realität der israelischen Gesellschaft in keiner Weise gerecht. Er suggeriert, dass Israel eine Kolonialgesellschaft ist, wie es die deutschen Siedler in Namibia oder die Franzosen in Algerien oder die Briten in Indien waren. Die Konsequenz aber aus der Kolonialthese ist in der Tat die Zerschlagung des Kolonialgebildes und die Integration der Individuen, soweit sie überleben und soweit sie nicht auswandern, in den aus der Dekolonisierung neu entstehenden Staat. Diese Auffassung ist grundfalsch. Israel ist eine Gesellschaft mit eigener Grundlage, durch eigene innere Widersprüche geprägt und die Entwicklung hängt in hohem Maße von der Entwicklung dieser inneren Widersprüche an. Gefährlich ist der Antizionismus, weil er das Recht Israels auf staatliche Existenz bestreitet und zu einer umfassenden politisch-ideologischen Delegitimierung jüdischen Lebens führt. Ich hatte mir bei der Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung also überlegt, auf diese beiden Punkte, Antiimperialismus und Antisemitismus, beziehungsweise Antisemitismus, schwerpunktmäßig einzugehen, weil sie mich tatsächlich seit ich politisch aktiv bin, seit 1967 auf unterschiedliche Weise begleiten, weil sie auf unterschiedliche Weise, in immer unterschiedlicher Weise für mich sehr relevant sind, weil sie für meinen eigenen politischen Entwicklungsprozess und auch für dessen selbstkritische Reflexion nach wie vor von Bedeutung sind. Und das wollte ich heute Abend sagen. Wir würden jetzt in den Teil der Diskussion übergehen. Wie ich bereits andeutete, wir haben so ein paar Fragen vorbereitet. Einsteigen würden wir gerne mit einer sehr erläuternden, nämlich derjenigen, die auch so ein bisschen erklärt, was wir uns von heute erhoffen. Die Frage nach der Organisierung. Wir haben bei euch drei ja nun differente Ausschnitte gehört, der Linken der letzten 20, 30 Jahre. Und würden uns gerade, wenn wir uns jetzt diese verschiedenen linken Historien, ihre Erfolge und Niederlagen anhören oder anschauen, nach der Frage, wie denn weiter? Also wir haben jetzt eine autonome Sicht aus der Roten Flora. Wir haben Thomas, der bei den Grünen ausgetreten ist und den KBW mitgenommen hat. Wir haben Christiane, die bis jetzt dabei ist und trotz allem aber jetzt nicht die überzeugende Siegesgeschichte gehört, die man ja auch nicht hören kann, sondern fragen uns natürlich, wie in all dem weiter. Ich mache eine Vorbemerkung. Ich glaube, bevor man über Organisierung spricht und ihre Vorzüge, muss man eine Art Klarheit in einem Punkt haben, die Entkoppelung des Denkens und Handelns von der Frage nach ihrer Erfolgsträchtigkeit. Ich glaube, dass dass das mit der schwierigste Kern dessen ist, auf das man schambesetzt zurückguckt. Also es gibt ja eine ziemlich einseitig, wie sagt man, hingehauene These, dass die Theorie sozusagen die Taschenlampe ist, die Praxis beleuchtet oder so ein bisschen, die den Weg weist. Diese Sichtweise unterstellt irgendwie auf verwickelte Weise, dass eine erfolglose Praxis beschädigt sein muss von einer fehlerhaften Theorie. Sie macht noch was anderes kaputt. Sie macht natürlich noch kaputt, dass sozusagen die in der jeweiligen historischen Situation unterlegene Auffassung nachträglich als, dann kann sie ja auch nicht richtig gewesen sein, beschädigt wird. Diese Sache hat, glaube ich, in ganz vielen Biografien ein Übermaß an Schaden angerichtet. Ich nehme jetzt Beispiele, ohne dass ich in dem jeweiligen Beispiel unbedingt Partei sein muss oder sagen muss, der hatte doch Recht gegen die Mehrheit oder so etwas. Nachdem Trotzki tot war und verloren hatte, haben sich offenbar nur noch splinige Leute mit ihm befasst und sich Trotzkisten genannt. Was war ihr Beweis? Er hat ja verloren. Das gilt für ganz viele Sachen. Vielleicht hätte man bei Trotzki das nur nebenbei ein paar Sachen auch lernen können zum Thema, dass das Bündnis mit der nationalen Bourgeoisie zur antiimperialistischen Demokratie führt, dass das was Fehlerhaftes ist. Das hat er ziemlich gut gesehen, glaube ich. Dadurch wird er nicht mein Held oder so etwas. Das heißt, es gibt offenbar historische Konstellationen, in denen man ziemlich klug sein kann und erfolglos sein muss. Das an sich ranzulassen, ist, glaube ich, so für das, was man sich vornimmt, mit das Komplizierteste. Weil die ganze bürgerliche Ideologie ja von dem Gedanken geprägt ist, dass sich richtig und erfolgreich als Synonyme gesetzt werden. Der Unternehmer ist heute Unternehmer des Jahres und morgen vielleicht Niete in Nadelstreifen. Also zwei völlig antiaufklärerische Begriffe, die eigentlich immer nur nachträglich feststellen, ob das, was er gemacht hat, jetzt gerade brillant gelaufen ist oder an Baum gefahren ist, also im Konkurs geendet ist. Diese Sichtweise hat, glaube ich, dazu geführt, dass man die klugen Außenseiter am Rande des Kommunismus über zu viele Jahre geschmäht hat, in allem, was ich da mit meinem literarischen Kram mache, versuche ich da sozusagen praktische Abbitte zu organisieren. Es gibt so bestimmte Brüche. Nein, lasst mich einen winzigen Umweg gehen. Adorno sagt, frei wäre erst, wer sich den bestehenden Alternativen nicht beugen müsste. Das ist natürlich eine Anspielung auf eine konkrete historische Situation. Frei wäre erst, wer nicht wählen müsste, ob er Anhänger des Realsozialismus oder des Kapitalismus sein will. Frei wäre erst, wer die Mängel beider Systeme oder die Charakteristika der verwalteten Welt, hätte er vielleicht gesagt, hier und dort analysieren können. Historisch war es so, dass die interessantesten und klügsten Menschen sozusagen auf diese Freiheit verzichtet haben, weil sie zu der Auffassung gekommen sind, dass andere historische Auseinandersetzungen wichtiger sind als all ihre Klugheit. In dem Moment, wo du als relativ machtloser Denker oder Intellektueller zu der Auffassung kommst, vielleicht sieht der Nationalsozialismus in ganz Europa oder damit vermittelt in der ganzen Welt, kannst du mit diesem Diktum von Adorno nichts mehr anfangen, sondern gerätst an die Seite der kommunistischen Parteien oder an die Seite der Sowjetunion. Vielleicht eine der absurdesten Vorgänge, um das nur kurz anzudeuten, ist, sogar die Surrealisten beschließen ihren Eintritt in die kommunistische Partei Frankreichs. Also die, die ästhetisch nur von den Kommunisten am Kopf gekriegt haben, im Namen des sozialistischen Realismus, sagen, wenn ich mich recht entsinne, 35 oder 36 vertreten der kommunistischen Partei bei. Weil hier so eine welthistorische Auseinandersetzung ist, in der man Partei sein muss. Sonst könnte es sein, dass die Barbarei siegt oder sich verewigt oder für lange Zeit jeder Ausweg verbaut ist. Das könnte man von vielen sagen. André Gide wird plötzlich der Vorsitzende des Schriftstellerkongresses. Dann geht er die Torheit, dass er dem Drängen der Kommunisten nachgibt und eine Reise in die Sowjetunion macht. Dann schreibt ein ziemlich wohlwollendes kleines Büchlein zum Thema Zurück aus der UdSSR, wo ein paar Sachen anmerkt, die ihm da nicht gefallen haben. In dem Moment ist er Renegat. In dem Moment enthüllt die Pravda, dass er schwul ist. In dem Moment kriegt er sozusagen alle Gemeinheiten ab, obwohl er als wilder Individualist und großartiger Schriftsteller sich an die Seite der Kommunisten begeben will, geht es nicht. Das heißt, dieses, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, das du ja angesprochen hast. Ne? Dieses, wer Kommunist ist, erweist sich an der Haltung zur Sowjetunion. Diese vor die Brust gehaltene Pistole, aus der können wir, glaube ich, auch wenn wir in so existenziellen Zeiten nicht leben, zunächst mal lernen, dass man sich nicht kirre machen lassen soll von der Frage, ob eine theoretische Position oder eine ideologiekritische Position gerade landet oder nicht landet, erfolgsträchtig ist oder nicht erfolgsträchtig. Es sind so viele Leute, so viele kluge Einwände durch die Frage, über wie viele Bataillone hast du denn das Kommando niedergemacht worden? So ein großartiger, nicht immer kluger, aber großartiger Mensch wie Erich Mühsam, bemüht, mit den Kommunisten zu tun zu haben. Dann stellen die das Dogma auf, bei uns darf nur mitmachen, wer für die Beteiligung an Parlamentswahlen ist. Eine taktische Frage, dann kann ich mitmachen. Wie furchtbar. Oder Sartres Weggefährtschaft. Oder Camus' Enttäuschung. Also all diese Sachen, deswegen will ich nicht sagen, lass uns nicht so schnell bei der Frage nach der Organisation sein. Lass uns das behutsam angehen. Es ist natürlich völlig klar, dass ich eine Sehnsucht nach Organisiertheit habe. Also wenn man was Nettes über mich sagen will, dann kann man sagen, ja, für einen Salon-Marxisten ist es doch eine zu ehrliche Haut. Und das bedeutet wieder, dass man natürlich eine Sehnsucht hat nach Verlässlichkeit, nach Austausch, nach nicht vergrübelt sein in den eigenen vier Wänden, nach nicht nur ästhetischer Produktion, also sozusagen die die Highlights in meinem Leben bestehen manchmal aus so absurden Sachen, dass ich reden darf auf solchen Demos wie im letzten Jahr, als die deutsche Wiedervereinigung gefeiert wurde. In Bonn durfte ich bei diesen Nie-wieder-Deutschland-Leuten reden. Und dann denke ich, Mensch, es ist schön. Es ist echt schön, dass man das darf. Es ist alles absurd. Es ist schön und absurd zugleich, weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, für wie beschränkt ich die Demonstranten halte. Ihr könnt euch kaum vorstellen, was das bedeutete. Da wurde mir gesagt, bei uns ist alles so klandestin, du musst so reden, dass man dich nicht sehen kann, wegen des Staatsschutzes. Ich denke, nee, Leute, das ist Kindergarten, das geht nicht. Irgendwie ist meine Stimme auch signifikant genug, ob ich da hinterm Vorhang oder vorm Vorhang rede und vor dem oder nach dem auf dem Demowagen krabbel, ist doch lächerlich. Lass mal. Und natürlich habe ich einen ganz großen Spott auf alles, was das Gelungene zu einem wirklichen historischen Ereignis macht. Wisst ihr, also ich bin teilweise, wenn ich getingelt bin, um zu sagen, was ich verabscheue, wenn ich auftrete, habe ich die Danksagung der Demoleitung an die Demonstranten von Heiligenhafen vorgelesen. Das sind junge Leute, du weißt, das werden schmierige Funktionäre. Demoleitung teilt mit, ab heute ist Deutschland nicht mehr dasselbe. Also, ich denke, ja, freut euch doch, dass genug Leute da waren. Weil es jetzt etwas Weltbewegendes passiert ist. Dank an die Demonstranten. Da weißt du, dass wer sowas ausspricht, der will eine Karriere als Politiker machen. Das weiß ich. Ihr müsst verstehen, ich muss sozusagen eine gewisse Langeweile, wenn ich vor 8 oder 9 Jahren musste ich Podien bestreiten mit Attack. Diese Attitüde, wir entwickeln einen völlig neuen Begriff von Politik. Oh, ich wusste, du lügst, du willst in irgendein Parlament oder du willst in irgendeine NGO oder so. Lass doch dieses Gesappel von der fantasievollen Aktion und sowas. Es ist so eine Beleidigung für den Intellekt. Weil nachher kommt doch wieder nur raus, dass irgendwelche Leute auf Stelzen rumlaufen. Eine Schwimminsel auf der Alster basteln und dann muss irgendwie, oder Bildung geht baden und Studenten denken, sie sind fantasievoll, wenn sie in Brunnen springen und so. Ich denke, du bist so fantasielos wie die gesamte Werbebranche. Du bist null. Du willst was werden. Dies vorbemerkt. Nein, dies vorbemerkt, sage ich. Ja, deswegen komme ich trotzdem nicht drum rum zu sagen, ja, wir müssten uns irgendwie organisieren. Ich guck mit. Nein, versteht ihr? Wir müssen uns organisieren, aber nicht so. Nicht mit der Maßgabe, dann sind wir erfolgreich. Nicht mit der Maßgabe, wenn uns was gelingt, hat sich gerade historisch was verändert oder sowas. Manchmal glaube ich, das zu finden. Weil sowas wie ums Ganze, ich bin da gerne. Manchmal glaube ich, das zu finden, dass es da angelegt ist. Wir müssen uns auch deswegen organisieren, weil wir Bescheid wissen sollten über unsere Schwäche. Weil es ist doch ziemlich, ziemlich klar, dass sozusagen den großen Individualisten zu geben, wie lächerlich das ist. Ist doch lächerlich. Also es ist doch lächerlich, jetzt so eine Attitüde mit so machen und sagen, ich bin Künstler, ich passe in kein Schema. Das ist alles lächerlich. Natürlich müssten wir uns eigentlich organisieren, aber jenseits des funktionärsmäßig und karrieristisch vorgegebenen Konzeptes von Erfolg und Dank an Untertan. Und wenn sowas gelingt, dann mache ich mir, das ist ja eine alte, ich meine, aus euren Reihen kommt ja dieses kluge Buch, das die Frage reflektiert, ob 68, Adorno oder Marcuse richtiger reagiert haben auf die Studentenbewegung. Und ich versuche auszudrücken, ich bin nicht so klug wie die, aber ich versuche auszudrücken, ich möchte eine Haltung wie Marcuse haben. Das heißt, ich möchte nicht selbst ertrinkender in meinem Pessimismus sein, sondern wenn was geht, wäre ich gern dabei. Aber ich möchte auch nicht verkörpern, wenn wir uns organisieren, geht etwas ziemlich garantiert vorbei. Ich meine, wir haben doch auch die Organisierungsprozesse der autonomen Antifa und sowas gesehen. Sie waren nicht so gut, wie man es gehofft hat. Also sozusagen, wir müssen die Vergrübelten unbedingt dringend organisieren, das ist mein Tipp. Es ist ja tatsächlich so, dass diese Frage nach der Organisierung oder wie weiter ganz schnell in Politikberatung ausartet, und die kann ich nicht liefern, weil ich auch tatsächlich denke, und so habe ich auch Thomas verstanden, dass es tatsächlich immer nur diese Frage sich über eine eigene Haltung beantworten lässt oder den, wie eben man politisch agiert. Und ich habe jetzt dankenswerterweise Thomas mir dazu Gelegenheit gegeben, weil genug Zeit war, mir einfach ein paar Schlagworte aufgeschrieben. Ich glaube, dass weniger die Frage der Organisierung wichtig ist, sondern eben die Frage dessen, wie man Politik macht und Frau. Und für mich sind Kategorien, dass sie nicht identitär sein darf, weil ich das Gefühl habe, und das habe ich auch in dem, was du nochmal auch geschichtlich, also dieses ja, es gibt nur die Linie und es gibt den Kampf, und ich glaube, das geht nicht gut. Ich glaube, dass es nicht hilfreich ist, die Politik des Entsagens zu betreiben. Auch das, finde ich, ist eine Haltung, jedenfalls historisch in der Linken gewesen. Auch nicht die Politik des schlechten Gewissens wird irgendwelche revolutionären Perspektiven ermöglichen. Und das klingt jetzt so ein bisschen nach autonomer Kirche oder nach Poesiealbum, aber wirklich auch Widerspruch auszuhalten und Streit auszuhalten. Und das ist jedenfalls meine Erfahrung, sag ich mal, der Hamburger Befindlichkeiten der letzten 10 Jahre, dass ich das Gefühl habe, das funktioniert gar nicht, sondern es wird dann identitär. Es ist das Wagenburg-Denken. Und was für mich nicht heißt, man muss mit allem und jedem reden können. Also wer, um es deutlich zu sagen, Schläge austeilt und politische Konflikte, wie es ja hier in Hamburg seit einigen Jahren üblich geworden ist, leider eben mit physischer Gewalt innerlinke Debatten führt, so, da finde ich, gibt es allerdings wenig Möglichkeiten des gemeinsamen Gesprächs. Aber jenseits davon, finde ich, ist es wichtig und notwendig, eine Konfliktkultur innerhalb der Linken zu führen. Und um die Perspektive ein bisschen weiter wieder zu fassen, Haltung heißt für mich auch, nicht dem Irrtum zu unterliegen. Und das ist sicherlich auch eine Haltung, in der ich mich dann abgrenzen würde von, jetzt nicht von dir persönlich, aber von den Versuchen durch parlamentarische Arbeit eben auch, emanzipatorische Perspektiven wieder zu eröffnen, weil es, glaube ich, nicht hilft, als linksradikaler Mensch an der Abfederung von sozialen Härten sich zu beteiligen, an der Zivilisierung kapitalistischer Logik oder an der bloßen Zähmung staatlicher Repression mitzuwirken, sondern dass es hier eben tatsächlich um Grundwidersprüche geht, die man auch so zuspitzen muss und die man in der Konfrontation auch versuchen muss, ein politisches Konzept zu entwickeln, darin zu agieren. Aber ich weiß, dass das an dieser Stelle natürlich auch Maulheldentum ist, weil ich natürlich nicht weiß, was jenseits der Politik der Abfederung der sozialen Härte, der Zivilisierung kapitalistischer Logik und der Zähmung staatlicher Repression eigentlich gerade realistisch durchsetzbar ist. Das gebe ich sofort zu. Legitimieren wollte ich, weil ich eben gesagt habe, mir macht das auch Spaß. Mir macht das sogar Spaß. Ich werde es mal ein Beispiel sagen. Also im Moment führt die Polizei Donnerstag, Freitag, Samstags sogenannte Schwerpunkteinsätze an der Alster durch. Ich habe mir das auch selber angesehen. Ich habe eine kleine Anfrage gemacht, ich habe mir das angesehen. Die hatten bei den ersten 5 Schwerpunkteinsätzen, die übrigens mit Reiterstaffeln und Hunden durchgeführt werden, haben sie ungefähr 500 Personenidentitätsfeststellungen gemacht und ungefähr über 200 Leute Platzverweisen erteilt und Aufenthaltsverbote erteilt, also insgesamt 800 Maßnahmen. 17 Anzeigen. Die Begründung war, die Kriminalität nimmt so zu. So, dann habe ich mir das angesehen und was stelle ich fest? Das richtet sich ausschließlich gegen junge Migranten, die in der Innenstadt sind, die an der Alster friedlich rumsitzen, ein Bier dabei oder was, vielleicht haben sie auch Gras, weiß ich nicht, oder Zigaretten. Und die sitzen noch nicht lange, dann kommt die Polizei und treibt sie weg. Und ich muss sagen, sowas sind Zustände, das hat nichts mit Abfedern zu tun oder mit Zähmung oder sowas. Ich kann das einfach nicht ertragen. Und da gibt mir jetzt das Mandat eigentlich Möglichkeiten hinzugehen. Ich mische mich jedes Mal ein, es gibt mir Möglichkeiten hinzugehen. Es gibt mir Möglichkeiten, das öffentlich zu skandalisieren, überhaupt in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich stelle natürlich fest, die Öffentlichkeit interessiert sich null, interessiert sich echt null. Trotzdem gibt mir das die Möglichkeit, dagegen auch aktiv zu werden und auch mit einem gewissen, naja, also wenn ich jetzt nur als Christiane Schneider hinging, würde ich wahrscheinlich auch einen Platzverweis kriegen, so sagen sie dann immer, Vorsicht. Was ich sagen will, ist, also mir hat das damals sehr imponiert. Ich habe ja eben schon was über die Kulturrevolution gesagt und ein weiterer Spruch hieß, wer Revolution machen will, muss die öffentliche Meinung ändern. Und die öffentliche, Mao Zedong. Und die öffentliche Meinung, und das finde ich ganz wichtig. Also ich meine, egal wie man sich politisch ändert, es ist völlig klar, ohne auf die öffentliche Meinung einzuwirken, und ohne die öffentliche Meinung zu ändern, kann man nichts verändern. Weil natürlich letzten Endes die Menschen ja selber diejenigen sind, die die Änderungen herbeiführen müssen. Und dafür hängt natürlich ab, sozusagen, wie sie drauf sind. Finde ich also ein ganz wichtiger Punkt. Und man kann aber die öffentliche Meinung nicht ändern, ohne Argumente zu entwickeln. Und für sich alleine entwickelt man kein Argument. Das ist, so einfach ist es. Und wenn ich auf so einer Parteiversammlung sitze, denke ich, mein Gott, so viel vergeudete Lebenszeit, so viel vergeudete Lebensfreude. Warum sitze ich jetzt hier eigentlich? Draußen ist auch noch so schönes Wetter. Aber man hält es trotzdem aus, weil selbst wenn, sagen wir mal, es einen Haufen Argumente gibt, die ich jetzt nicht so teilen kann, man lernt letzten Endes immer was. Ich lerne sogar in der Bürgerschaft bei den Plenardebatten, obwohl viele wirklich dumme Beiträge gehalten werden, ich lerne da was. Also ich höre mir das an und denke, warum ticken die so, wie die jetzt ticken? Und insofern denke ich mal, bin ich organisiert, weil ich glaube, dass ohne schlagkräftige Argumente, ohne gute Argumente nichts zu bewegen ist und Argumenten kann man nur zusammen mit anderen entwickeln oder auch manchmal gegen oder auch häufig auch natürlich gegen andere und deswegen bin ich organisiert. Darf gerne geklatscht werden, wenn. Ich finde das gerade eine super Steilpassvorlage, die du mir unfreiwillig geliefert hast für das, was ich sagen wollte, weil ich finde das ganz interessant, wie du reagiert hast so, weil es, das meinte ich genau mit nicht identitär und auch den Widerspruch aushalten, weil also der Umkehrschluss aus dem, was ich gesagt habe, Christian, ist ja gerade nicht der, dass zum Beispiel jetzt konkret deine Arbeit, ne, die du als innenpolitische Sprecherin hier in Hamburg machst, deswegen abschätzig finde oder die abkanzel. Das finde ich genau den entscheidenden Unterschied. Sondern im Gegenteil, ich bin jemand, der zum Beispiel dann auch in der Jungle World als freier Autor dann die Hamburger Unsäglichkeiten regelmäßig geißelt. Also ist so, wir haben ja sozusagen auch eine Schnittmenge. Also es geht auch viel um das Gebaren der Polizei, auf Versammlungen, das neue Polizeigesetz, was hier gerade in Hamburg verhandelt wird. Es wird demnächst ziemlich sicher auch ein neues Versammlungsgesetz, das sozusagen als Ländersache verabschiedet werden wird, auch hier in Hamburg kommen. Und selbstverständlich muss man das politisch angreifen. Selbstverständlich muss man auch in der Roten Flora sich hinhocken und dazu was schreiben. So. Und ich finde, das ist gar nicht der Punkt. Und ich finde das genau falsch, daraus einen Widerspruch zu konstruieren. So. Gleichzeitig aber muss man, und deswegen habe ich so eben in deine Richtung geguckt, sich trotzdem darüber streiten, wenn ich dann eben gucke, was die Partei der Linken in den Regierungsbündnissen in Berlin und in den neuen Bundesländern teilweise verzapft hat. So. Und darum geht es doch genau. Dass es eben nicht darum geht, jetzt ganz konkret dir zum Beispiel politische Integrität abzusprechen. So. Und trotzdem bist du halt Mitglied in einem Club, wo ich es auch sagen will, es gibt für mich gute Gründe zu sagen, erstens, die wähle ich auf keinen Fall. Und ich finde auch, das, was sie politisch machen, ist eben die Abfederung und die Entsorgung eines Systemwiderspruchs oder das, was Thomas am Anfang Keynesianismus genannt hat. So. Und das meine ich genau mit Widersprüche aushalten und sich darüber dann konstruktiv zu streiten. Und es ist dann immer noch kein Widerspruch, zum Beispiel gemeinsam eine Veranstaltung zu organisieren oder sich in der Kampagne gegen dieses neue Polizeigesetz politisch zu koordinieren oder auch zum Beispiel gegen dieses möglicherweise im Raum stehende neue Versammlungsgesetz. Und wie gesagt, genau um diese Konfliktkultur und eben auch Widersprüche auszuhalten, muss es gehen. Aber wie gesagt, ich glaube, da hat ja selbst die Radikal-Linke in den eigenen Strukturen genug zu tun. Insofern muss ich mich da gar nicht, oder müssen wir beide uns gar nicht aneinander abarbeiten, sondern da haben wir in unseren eigenen Hinterhöfen genug Stoff für Auseinandersetzung. Danke. Ja, noch eine Frage von uns. Ich würde jetzt einfach mehrere Fragen sozusagen zusammenziehen und vielleicht hätten wir die Veranstaltung einfach auf so 5 Stunden anlegen sollen, aber nichtsdestotrotz vielleicht, wenn es geht, so antworten, dass wir noch eine Frage aus dem Publikum oder 1, 2 stellen können. Mal gucken. Selbst wenn nicht. Also, wir haben so das Gefühl, dass sich bestimmte Debatten immer wieder wiederholen in der Linken, wie auch immer man die definieren möchte. Also so als Beispiel haben wir jetzt so gedacht, eben linker Antisemitismus, deutsche Spezifik, Sexismus, Definitionsmacht. Dann wendet man sich an die Bevölkerung oder an die Masse mit seiner Politik. Möchte man die ins Boot holen? Möchte man die auf gar keinen Fall dabei haben? Und natürlich auch solche Dinge wie Gentrification oder Kritik davon. Das sind ja so fast alle Themenbereiche, dass die sich da die Debatten einfach immer wiederholen, ohne dass zurückgeguckt wird, was dazu schon geschrieben wurde oder gedacht wurde. Und das zum einen so die Frage, wiederholen die sich auf einem gleichen Level? Wären die schlauer? Wären die dümmer? Oder kommt man irgendwie voran? Das zum einen. Und muss man vielleicht davon sprechen, dass eine Linke dadurch harsch gesagt irgendwie dümmer wird, dass sie, wenn sie nicht auf bestimmte Erfahrungsschätze zurückgreift, ja. Also, und dass sich eben die Dinge dann einfach nur wiederholen, auf der Stelle treten und dass bestimmte Erfolge auch verunmöglicht werden, weil wenn man vielleicht zurückgeschaut hätte, man eine Möglichkeit gesehen hätte für was auch immer ein Erfolg oder wie auch immer sein kann. Genau. Und ja, was wollte ich da noch dazu zählen? Warum ist das so? Also warum reflektiert die Linke das nicht? Und was wird denn immer gerne vergessen oder unter den Teppich gekehrt? Vielleicht gibt's da auch bestimmte Gründe dafür. Also das ist jetzt nicht, soll es nichts implizieren, das ist tatsächlich so als offene Frage gemeint. Ja, das so von unserer Seite als große umfassende Frage. Sagen, es ist gar nicht so mein Eindruck, dass es immer Wiederholungen gibt. Also was mein Eindruck schon ist, dass es bestimmte Themen zu einem bestimmten Zeitpunkt so einen Hype haben. Also dann sind es die beherrschenden Themen und alles gruppiert sich irgendwie um die Themen rum. Und das hat mir jetzt meine Erfahrung gesagt, das dauert ein paar Jahre, dann ist ein neues Thema dran und die jungen Leute, die das dann wieder so gruppieren, machen so, als ob sie das Rad ganz neu erfunden haben, aber das geht irgendwie auch nicht anders. Also ich bin nicht so der Auffassung, dass sie das alles wiederholen. Also bestimmte Sachen sind doch durch. Also die Kommunistische Partei wollen wir doch nicht wieder aufbauen. Und ist ja im Raum hier wahrscheinlich auch keiner. Und ich kenne sonst auch eigentlich vielleicht die eine oder andere, aber keinen ernsthaften. Deswegen, ob sich das einfach wiederholt, glaube ich nicht. Aber was man doch irgendwie lernt, natürlich, also was überhaupt nicht geht, ist, dass jüngere Generationen, wo man immer als älterer Mensch denkt, müssen die das denn jetzt alles nochmal genauso machen? Aber die müssen trotzdem ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Und wenn man es insgesamt guckt, gibt es trotzdem Entwicklungen und Fortschritte. Also zum Beispiel ich nenne es mal als Beispiel diese Antisemitismusdebatte. Die ist ja in meiner Zeit, hätte ich beinahe gesagt, als ich noch etwas jünger war, ist sie ja überhaupt nicht geführt worden. Das ist ja eine späte Debatte. Das Entebbe hat stattfinden können, ohne dass sich jemand, also diese Sache, ohne dass sich jemand Kopf gemacht hat. Das ist eine Debatte, die läuft jetzt seit einigen Jahren. Ich bin nicht der Auffassung, dass sie immer glücklich verläuft, aber ich bin der Auffassung, dass sie außerordentlich notwendig ist und dass da unbefangen, also sagen wir mal völlig blind und hirnlos, überhaupt kein Mensch in der Linken mehr drangehen kann, weil man trifft da seine Entscheidungen. Insofern glaube ich nicht, ist nicht mein Eindruck, dass sich alles wiederholt und dass Fehler immer wieder vorkommen. Ja, das ist so. Also, das ist irgendwie unverhinderbar, glaube ich, nicht? Also wenn man, man sagt, bestimmte Haltungen sind Reflexionsformen von realen gesellschaftlichen Verhältnissen, dann kann man dem Traum nicht nachhängen, dass etwas geklärt wird und dann für immer geklärt ist, sondern wenn gesellschaftliche Verhältnisse also das Unterirdische an der Geschichte, wenn das eine enorme Wirkungsmacht hat, dann wird schon so sein, dass man, dass es viele, viele Wiederholungen gibt. Also in dem Moment, wo man denkt, das Vorurteil ist der Produzent von Rassismus und Antisemitismus, kann man der Illusion nachhängen. Dann machen wir eben ein schönes Schulungsseminar gegen Vorurteile und dann ist es vorbei. Ja, wenn man sagt, dass der Antisemitismus und Rassismus eine verquere Reflexionsform auf Disziplin, Entsagung, Selbstkasteiung ist, wenn man so ein bisschen der Sache aus der dialektischen Dialektik der Aufklärung anhängt, dann hat man einen Begriff von der alltäglichen Reproduktion dessen, was man meinetwegen als falsches Bewusstsein, um das Fass jetzt nicht aufzumachen, bezeichnen könnte, dass sich das irgendwie zwanghaft reproduzieren muss. Da muss man nur aufpassen, dass man lebensgeschichtlich nicht müde wird, immer wieder ABC zu buchstabieren. Was Andreas gesagt hat über die rote Flora, so gut ich mich einfühlen kann, dass du nicht mehr magst, dass man irgendwann sagt, gewisse Standards müssen jetzt mal gesetzt sein. Dazu gehört das, was du bezüglich des Antisemitismus gesagt hast oder auch was bei euch so plakatiert ist, Nein heißt Nein, das und vergleichbare Sachen. Das kann ich nachvollziehen, aber wenn man nun mal was macht, wo immer neue Generationen auflaufen sollen, dann hat man den Ärger immer an der Backe. Unverhinderbar. Ich glaube ja nicht, dass es sowas wie eine erfreuliche Weiterentwicklung gerade gibt. Ich habe ja eher das Gefühl, in regressiven Zeiten zu leben. Aber wisst ihr, zwei Sachen haben so furchtbaren Schaden angerichtet. Deswegen komme ich immer wieder auf diese Spur. Zwei Zitate waren so allgegenwärtig. Die letzte Feuerbach-These: Es kommt nicht darauf an, die Welt zu interpretieren, es kommt darauf an, sie zu verändern. Selbstverständlich eine völlig richtige These, aber furchtbar, wie viele Leute daraus den Schluss gezogen haben, dass es nicht darauf ankommt, die Welt zu interpretieren. Überhaupt erst mal zu verstehen, warum sind Leute so drauf, wie sie drauf sind, oder was macht Einsamkeit eines bestimmten Denkens an? Und die zweite, die jetzt eher so in unserer Biografie eine große Rolle gespielt hat, aus der Randglossen von Karl Marx zum Gotha-Programm. Ein Schritt realer Bewegung, schreibt er dort, ist wichtiger als 100 Programme. Boah, das ist ein Schaden angerichtet. Das stimmt. Ne? Das hat sozusagen die Attitüde, ist doch egal. Hauptsache kommen viel zur nächsten Demo. Er regelrecht befeuert. Also Marx, der auf vielen Seiten das Programm schreibt, tröstet sich an einer Stelle mit dieser kleinen Sequenz. Eigentlich ist es ein blinder Selbsttrost von Marx, dass er denkt, ach, so ein Blindfisch wie Lassalle möge da rumlaufen, wir gewinnen ja doch. Es ist richtig eine Selbsteinflüsterung. Und unglaublich viele haben auf dieser törichten Formulierung ihren Kuchen gebacken. Ich glaube, man kann ein bestimmtes Abschmelzen von Linken nur fassen, darüber, dass in denen die Kausalität war, ich mache nur mit, wenn es so etwas wie ein Erfolg oder jedenfalls Erfolgsversprechen gibt. Man kann sonst nicht erklären, warum Ich spreche jetzt mal über Leute, die nicht ich bin. Die DKP hat ihren großen Mitgliederverlust im Moment von Gorbatschow und dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Wie kommt das? Es kann auch nur kommen deswegen, weil bis dahin gedacht wurde, wir sind auf der Seite des welthistorischen Siegers, des Sozialismus in seinen Lauf, hält weder Ochs noch Esel auf. Wir können sogar irgendwie Landkarten schraffieren, dass es mit uns vorangeht. So, ne? Also dieses der Nationalsozialismus war nichts Einschneidendes. Ist ja bei vielen Kommunisten aus dem Gedanken geboren, nach dem Zweiten Weltkrieg war auf der Welt mehr rot zu schraffieren. Und also rot anzumalen und zu schraffieren war dann eher sowas wie Nasserismus oder so. Also so halbverbündete Arschlöcher. Und dieses riesige, jetzt mache ich nicht mehr mit, muss darauf basieren, auf so einer Art Erkenntnis, etwas, was in mir war. Du hast das vorhin angesprochen, sagen wir mal, auf der Seite gewisser historischer Determinanten zu sein. Oder sagen wir mal sowas mit roten Wangen zu lesen, solche Schrift wie von der Utopie zur Wissenschaft. Von Marx und Engels. Sozusagen die, das ist ja eine Schrift, die versucht zu erklären, es gibt allerlei Idealismus und es gibt reaktionäre Kapitalismuskritik bei den Frühsozialisten und jetzt sind wir Wissenschaft geworden und können via historischen Materialismus erklären, wie die Welt sich entwickeln wird. Das macht ja ein stolzes Gefühl, aber wenn das dann nicht kommt, ist das Abwenden. Also mein Plädoyer für die Abstraktion vom Erfolg ist sozusagen von der Hoffnung geprägt, dass man dann besser und auch ein bisschen lustvoller weitermachen kann. Ich glaube, politische Parteien zum Beispiel haben immer eine Tendenz, zunächst mal zu ermitteln, welcher Teil unserer Forderungen stößt im Wahlvolk auf mehr Sympathie, als wir Stimmen haben. Und welcher Teil unserer Forderungen stimmt im Wahlvolk auf weniger Zustimmung, als wir Prozente bei Wahlen kriegen. Und wer dem einmal nachgibt, und sowas sagt wie, mit der und der Position sind wir bei 52% oder sowas. Gegen den Afghanistan-Einsatz. Oder ist jetzt egal. Oder meinetwegen auch gegen Gentrifizierung und sowas. Der wird in einer gewissen Logik nicht mehr nach vorne schieben, wo die parteiförmige Formation weniger Zustimmung als Prozente bei Wahlen hat. Verstehst du, also wenn du sagst, jetzt so ein manifester Antirassismus, da steht, in der Bevölkerung haben wir da vielleicht ein 0,5%. Ne? Offene Grenzen oder irgend sowas. Oder kein Mensch ist illegal oder alle sollen herkommen oder das Sortieren in In- und Ausländer mache ich nicht mit. Dann erfindet der Lafontaine schon den Terminus Fremdarbeiter, um das wegzubügeln. Dieses Ding, die Ermittlung, wo kommen wir gut voran, wo kommen wir schlecht voran, das ist für mich sozusagen der substanzielle Bruch. Dann werden wir noch genug Fehler machen. Weil Fehler sind in der Zeit. Also vor Fehlern darf man keine Angst haben. Fehler sind die Leute, die besser denken konnten als wir. Haben so grobe Fehler gemacht. Vorhin habe ich von dem eindimensionalen Mensch geschwärmt, von Herbert Marcuse, da. Überragendes Buch. Aber der theoretische Hintergrund ist, dass der Kapitalismus in den industrialisierten Zentren eine fortwährende Anhebung des Lebensstandards im Repertoire hat. Adorno geht davon aus, dass die Monopolbildung des Kapitalismus wahrscheinlich die Krisenzyklen überwunden hat. Also so schöne fette Fehler von Gesellschaftskritikern, da muss man einfach keine Angst haben, Fehler zu machen, aber die können sowieso mehr als wir. Solange die Fehler nicht dazu führen, dass man den Arsch an die Heizung kriegen will, glaube ich, ist im Großen und Ganzen alles gut. bin ich wieder auf Sendung. Ich versuche nochmal eine dritte Variante auf die Antwort zu liefern, die auch relativ kurz ausfällt, indem ich versuche, vielleicht vier oder drei Beispiele zu beschreiben, wie man sich davor schützt, in der ewigen Schleife der Wiederholung immer der gleichen politischen Fehler zu landen oder nicht zu reflektieren. Das eine, Christian, du hast es ja mit so einem Seitenblick zu mir gesagt, Entebbe 1976. Genau, das schließt sich jetzt an dem Punkt. Ich werde jetzt meine gute Meinung über die revolutionären Zellen verteidigen an dem Punkt, nämlich deswegen, weil sie immerhin, und das ist zum Beispiel etwas, was aus meiner Wahrnehmung bei der RAF mit einer Ausnahme, die ich auch gleich noch bezeichne, nicht existiert, es keine selbstkritische Auseinandersetzung gab. Und die revolutionären Zellen haben immerhin in den 1990er Jahren mit ihrem Papiergeld Albatus ist tot genau ihre Rolle in Entebbe reflektiert und haben sich sehr selbstkritisch, auch mit allen Unzulänglichkeiten, aber sie haben sich auch öffentlich damit auseinandergesetzt, was eigentlich ihre Auseinandersetzung mit Antisemitismus und auch linken Antisemitismus gewesen ist. Und das ist auch in den 90er Jahren nicht der Standard der linksradikalen Szene gewesen. Also als ein Beispiel dafür, dass man auf jeden Fall nicht dazu verdammt ist, immer die gleichen Fehler zu rekapitulieren. Dann, das ist auch jetzt eher so ein bisschen spontan, aber man soll vielleicht auch nicht so eine Einzelperson herbeizitieren, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass Karl-Heinz Delvo, der ja nun hier in Hamburg auch lebt und auch mittlerweile auf seiner Ebene politisch arbeitet, auch ein Beispiel dafür ist. Er ist einer der wenigen ehemaligen militanten RAF-Mitglieder, der sich auch öffentlichen Diskussionen stellt, also den kann man einladen, der kommt, der sagt was zu seiner Rolle in der RAF, der sagt was zur Stockholm-Aktion, auch selbstkritisches, der sagt auch was zu der Stammheimer Nacht 1977, und zwar auch in Abgrenzung zu dem, was seine ehemaligen Genossinnen und Genossen eben auch nicht sagen. Und es ist jemand, der jetzt aktuell im Leica Verlag eben auch nochmal den Versuch macht, eben linke Geschichte auch kritisch zu reflektieren mit der Reihe, der Filmreihe, die ja immer von Materialbänden auch begleitet ist, so die Videothek, wie heißt es nochmal? Des Widerstands? Bibliothek des Widerstandes. So, also das wäre für mich so ein zweites Beispiel, wo ich das Gefühl habe, so auch da gibt es den Versuch, eine radikale, militante, linke Geschichte zu reflektieren, und zwar aus der Einsicht heraus, dass das das Material ist, aus dem Zukunftsentwürfe und auch eine zukünftige emanzipatorische Politik sich speisen kann. Und insofern denke ich, geht es eben nicht anders, dass eine Frage nach, wie kann man sich vor den Dummheiten der Vergangenheit schützen, auf jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns eigentlich selber zurückfällt und sich dadurch beantwortet, wie groß die Bereitschaft ist, sich auch selber mit linker und mit radikaler Geschichte auseinanderzusetzen. Don't go. Herzlich willkommen zurück bei Allein schon Konsens auf FSK 93,0 MHz. Es folgen nun die Fragen aus dem Publikum, wobei wir leider mit einer starten müssen, die uns nicht mehr 1:1 überliefert ist. Wir wollen euch die Antworten der ReferentInnen dennoch nicht vorenthalten. Es ging grob um die Frage, inwiefern denn in dem Glauben an eine Utopie auch eine gehörige Portion Messianismus noch am Start wäre, sowohl als auch inwiefern denn heutzutage eine linksradikale Politik abseits großer Organisationen und Parteien auch einiges an Märtyrertum in sich enthalten würde. Ich habe schon verstanden, Herr Rudi wollte sagen, dass ich ja einen messianischen Fimmel habe. Nein, das ist natürlich nicht so krass, aber dass es etwas Lächerliches im Durchhaltertum gibt, wollte er sagen. Mir kommt es oft so vor, dass die Veranstaltung des nicht erfolgsträchtigsten, trächtigen das Wichtigste ist. Mir kommt es wirklich so vor. Wisst ihr, sondern auch mehr oder weniger doch jetzt auch Theater machen da und so, also Mensch wie ich. Ich kriege ab und zu diesen Schub, jetzt muss was geschehen. Und dann ist es seltsamerweise immer so, dass das so ganz wenige sind. Also ich will ein Beispiel geben, die Demos nach den Brechmitteltoten, nachdem eure Rote Flora benannt ist, Achidion, die waren so klein, ne? Also ich, in der Erinnerung waren wir keine 100. Na gut, dann war ich vielleicht bei der gespaltenen Demo, die nicht auf 100 kam. Egal, jedenfalls so klein, so bedrückend, weil man hat gemerkt, in Hamburg gab es eine Sehnsucht nach dieser Brechmitteleinsätzen. Man hat das richtig gemerkt. Also eine Sehnsucht der gequälten Untertanen, dass man andere, die nicht mal die Staatsbürgerrechte haben, im Regelfall noch mehr quälen oder foltern soll und dass ihnen das Befriedigung verschafft. Und da was zu machen, ohne den Gedanken, dass das, was man macht, Hegemonie verschiebend ist. Davon will ich sagen, dass es vielleicht für die Zukunft wichtiger ist als die Frage, mit welcher Masche komme ich jetzt ganz gut an. Also das war für mich sowas wie die Legitimierung von Folter in der deutschen Seele. Und ohne jede Ableitungsakrobatik, also die mir sehr wichtig wäre. Warum lesen Menschen freudvoll diese langen Artikel im Abendblatt und die langen Fernsehberichte, die davon handeln, wie der Mensch sich quält, dem dieses Brechmittel eingeflößt wird. Das war akribisch geschildert. Da wurde offenbar eine Sehnsucht befördert. So eine Sehnsucht von, ich möchte imaginär live dabei sein, wie der Mensch sich windet. Das meine ich, das hat etwas damit zu tun, zu reflektieren, dass wir die schöne alte Unbefangenheit vor dem Nationalsozialismus, dass die Massen eigentlich das Gute wollen, verführt sind und das Finanzkapital eine verhängnisvolle Liaison mit Hitler eingeht oder wie Dimitrov das gesagt hätte. Dieses Wissen um auch gesellschaftliche Marginalität scheint mir sozusagen, fast möchte ich das sagen, obwohl das sehr antimarxistisch ist, im radikal-humanistischen Sinne, das meine ich mit durch dunkle Zeiten Aufklärung transportieren. Denn ich glaube ja an die anderen Sachen nicht, versteht ihr, also Jugend oder sowas. Ich gehe hier, habe einen Augenblick diesen Raum gesucht und war zu früh, habe mir die Leute angeguckt. Ich hatte nur das Gefühl, ich bin von Frühvergreisten umzingelt, hier an der Uni. Offensichtlich frühvergreiste, funktionierende Zombies. Ne? Das ist der Hintergrund. Fehlt mir das schwungvoll agitatorische Wort. Darf ich da was? Nee, ich will ja nicht. Naja, aber die Zeit, wo das bei den Christen so war, die ist ja auch ein bisschen vorbei. Das ist ja eigentlich noch in den Zeiten, wo sie sich auch gegen Widerstand behauptet haben, sich sozusagen als Kirche dann auch gerettet haben. Und das ist ja sehr eng auch mit dem Märtyrergedanken verbunden. Und bei dir hatte ich den Eindruck auch ein bisschen. Und ich würde das mal gerne davon entkleiden, ja, so randständig und so. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich meine, es ist doch eine, also Kritik und Widerstand ist doch eine Art von Lebensweise, wie man gar nicht anders leben möchte. Also ich meine, mal abgesehen davon, ob das euch jetzt Erfolg oder nicht Erfolg hat, man könnte nicht anders, also mir ging es so, ich könnte nicht mehr anders leben, als dass ich meine Kritik äußere, wo ich sie äußere und sich Widerstand leiste, wo ich ihn irgendwie leisten kann. Und das mit dem Märtyrer, also das macht ja auch Spaß. Also ich will ein bisschen das Leiden dabei oder so, das will ich eigentlich ein bisschen relativieren und sagen, es macht ja Spaß, ich könnte mir kein anderes Leben vorstellen. Okay, ich wiederhole die Frage einmal kurz fürs Radio sozusagen. Was hat euch heute Abend motiviert, hier heute zu sprechen? Wenn ich mich selber ernst nehme und sage, dass politische Organisierung und die Diskussion von emanzipatorischen politischen Perspektiven nur durch Diskussion und Austausch stattfinden kann, dann kann ich so die Frage beantworten, weil klar, ich kann durch mein politisches Engagement in der Roten Flora eben auf eine Phase zurückgreifen. Ich habe in der Tat auch redundant immer wieder bestimmte Diskussionen geführt. Ich habe aber auch positive Erfahrungen in diesem Projekt gemacht, so, und für mich ist das eine Form, das in dem Sinne zu kollektivieren, dass man sich zumindest Nachfragen, Kritik, Widerspruch oder auch dem gemeinsamen Versuch, daraus irgendwas Produktives auch an in so einer Veranstaltung wie heute eben auch herauszukriegen, das ist für mich Teil auch von einer politischen Arbeit, eben auch so bescheiden, wie das alles ist. Und es ist sicherlich nicht um die Frage der wirklich, ja, das finde ich auch einen richtigen Hinweis von Thomas. Es geht eben wirklich nicht um die Frage von ja Erfolgsaussichten, und es kann auch nicht darum gehen, Punkt. Reicht. Also was mich dazu bewogen hat, ist, wenn man aufgefordert wird oder gefragt wird, ob man zur Geschichte spricht, muss, ist immer so ein, man denkt ja nicht ununterbrochen darüber nach. Also das ist ja immer so ein Moment, wo man anfängt, selber sein Leben, seine Geschichte, seine Beteiligung, seine Motivation zu reflektieren. Das finde ich einen wichtigen Grund, deswegen finde ich solche Veranstaltungen auch persönlich immer sehr wichtig. Und das Zweite ist, man stellt sich ja dann auch zur Debatte. Also man stellt sich der Debatte und man stellt sich in gewisser Weise auch zur Debatte. Und auch das finde ich einfach sehr wichtig. Bevor wir einen ganz anderen Themenbereich nochmal aufmachen. Wir haben jetzt ja so ein bisschen, wir arbeiten ja gerade an so einem Punkt der Masse, hatten wir zumindest einen ganz schönen Dissens. Also wir haben so die Aufklärung in dunklen Zeiten, in denen man eh nicht viel erreichen kann, gegen das Wiederkäuen von Wissen in einer kleinen Subszene, in der Hoffnung, dass die Leute ihre eigene Erfahrung machen, gegen aus so einer Parteiensituation objektiv schreckliche Missstände kritisieren zu können. Aber dann eben wieder mit genau dem, was Thomas vorher sagte, nämlich immer mit genau der Falle der was steckt dahinter, wie kommt man dann wieder zu den Wahlergebnissen, mit wem macht man sich denn da gemein, mit wem ist man denn da organisiert und was bedeutet das auch? Ich würde eigentlich schön finden, da nochmal drauf einzugehen und zu gucken, die Frage, die so ein bisschen offen gelassen ist, warum zum Beispiel Sachen nicht angeschaut werden. Also die drängt sich mir immer sehr auf. Wenn wir zum Beispiel, habt ihr fast, ich weiß nicht, ob alle drei oder zumindest zwei von euch haben ja den Stalinismus und die DDR genannt. Das ist ja auch ein Erbe, was wir in unserem Ankündigungstext schon mal angerissen haben, wo wir gesagt haben, das ist etwas, zu dem muss man sich positionieren, da ist Trauerarbeit zu leisten, da ist auch ein Einvernehmen, als das ist auch unsere Geschichte, auch wenn ich damit nichts zu tun haben will. Das gehört alles dazu. Ich finde, das ist noch ein Komplex, an dem ich gerne noch mal was hören würde, wenn ihr mögt. Das gehört insofern für mich dazu, als dass ich denke, wenn du Klugheit suchst, musst du bei den Dissidenten suchen, die nicht Antikommunisten wurden. Das ist natürlich ein viel zu grober Kompass. Aber es ist erstmal eine Marschroute. Guck mal bei denen. Also die Dissidenz ist ja langweilig, die dann sozusagen der antikommunistische Kronzeuge wurde. So Köstler oder Simone oder Leonhard. Revolution frisst ihre Kinder. Das ist ja einfach nicht satisfaktionsfähige Lektüre. Spannend ist es zu suchen bei denen, die immer wieder versucht haben und die auch Träger der aus heutiger Sicht illusionären Hoffnung waren, dass sich dort, wo der Realsozialismus herrschte, eventuell etwas entwickeln könnte, das der Emanzipation am nächsten kommt. Hier habe ich den Namen so oft gesagt, aber dieses Buch von Herbert Marcuse, wann hat er es geschrieben? 57 zur Sowjetunion. Bah! Das ist eine Klugheit. Das ist eine Klugheit jenseits von Antikommunismus, eigentlich das ganze System als, ich nehme jetzt nochmal den Standsatz, Klassenherrschaft neuen Typs zu reflektieren, ohne den Gedanken an Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln an irgendeiner Stelle in die Tonne zu treten. Das ist, also wenn es richtig ist, dass die Linke als Ganzes als schwerwiegendes Gepäck sowas mit sich rumschleppt wie solche schrecklichen Phrasen wie wo gehobelt wird, fallen nun mal Späne oder so. Also die Legitimierung von Leid, die Einzelnen angetan wurde. Dann glaube ich, das Suchen bei den Querköpfen. Also meinetwegen Ernst Bloch mit seiner Sehnsucht, in der DDR, in dem besseren Deutschland, eine Philosophieprofessur in Leipzig zu bestehen. Und dass es nicht ging. Oder Walter Benjamins Sehnsucht, doch an der Seite der Kommunisten mitzumachen. Oder Sartres Weggefährtschaft, die er 56 erbricht. Oder meinetwegen auch derer, die sich an den Rand des Anarchismus begeben haben. Ich denke immer noch, obwohl ich so viel daran falsch finde, der Mensch in der Revolte von Albert Camus ist lesenswert für eine Traditionslinie, die den real existierenden Sozialismus zu sehr beschönigt hat. Bei dem Ganzen kann ich nicht einer leichtfertigen These zustimmen. Du hast vorhin so gesagt, naja, eins ist ja immerhin klar, eine kommunistische Partei wollen wir nicht mehr. Nicht mehr aufbauen, das weiß ich nicht. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es zukünftig nicht eine geben sollte, von der wir sagen, dort muss es anders zugehen mit den Rechten von Fraktionen und Strömungen. Dort muss so etwas wie die Erlaubnis, Kontroversen auszutragen sein. Dort muss ein völlig anderer Begriff von Ästhetik, als das der historisch gewordene Kommunismus propagiert hat, herrschen. Aber ich kann, weißt du, in so vielen Entscheidungen liegt was Wohlfeiles. Und sich dem Wohlfeilen nicht zu beugen, ohne zu verteidigen, was war, das scheint mir immer das Komplizierte. Darf ich ein Beispiel? Die Kommunistische Partei war 70er oder 80er Jahre, hat den Begriff der Diktatur des Proletariats aus ihrem Programm geschrieben. Und Althusser hat zu diesem Vorgang eine große Polemik formuliert. Ich will euch nur sagen, glaubt denen nicht, die sagen, sie seien nicht mehr bürokratisch gefährlich, weil sie den Begriff der Diktatur des Proletariats aus ihrem Programm geschrieben haben. Glaubt das nicht. Das kann auch sein, dass das ein ganz wohlfeiler Vorgang ist, der ansonsten alle bürokratische Gängelung und Niedermachen von Parteifeinden und sowas gerade jetzt im Namen der neuen Offenheit erlaubt. Ich will sagen, das Buch von Louis Althusser zu dieser Frage ist klug. Natürlich ist es wahnsinnig wohlfeil zu sagen, wie viele Menschen sind eigentlich durch kommunistische Ideologie und Linientreue umgekommen. Aber erlaubt uns das sozusagen, alles, was Marx zur Pariser Kommune geschrieben hat, zu negieren, erlaubt es uns, alles zu negieren, was in Staat und Revolution steht? Oder machen wir uns nur einen schlanken Fuß, indem wir sagen, für alle Zeit ist es jetzt so, dass durch Kommunisten keine Menschen mehr umkommen können? Natürlich ist das eine super sympathische Phrase, ne? Das mal so zu sagen, ne? Die Leichenberge beobachten, das zu sagen. Aber es ist besser, zu allem zu sagen, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Das ist eine Haltung. Eine Haltung zu sagen, ich stehe nicht zur Verfügung bei dem schnellen Abwatschen. Nur, natürlich kann man überhaupt keine öffentliche Debatte bestehen heutzutage. Überhaupt nicht. Man ist sofort das Arschloch, wenn man sagt, an Staat und Revolution, an Marx-Schriften, wo das Wort der Diktatur des Proletariats bekanntlich das erste Mal auftritt, der Vorwurf, dass in der Pariser Kommune zu nachsichtig mit den Feinden der Revolution umgegangen wurde, das beerdigen wir jetzt für immer. Ab jetzt teile ich einfach mal die anarchistische Kritik daran oder so. Das ist wohlfeil. So sehr ich bedauere die historische Spaltung von Anarchismus und Kommunismus, müsst ihr Angst haben vor Leuten, die solche Phrasen in die Welt setzen. Das sei doch jetzt mal geklärt. Also, ich interessiere mich nach wie vor, auch wenn das eine absolut absurde Arbeit ist für solche Fragen wie, wie konnte es überhaupt passieren, dass Kommunismus und avantgardistische Kunst bis 1923 die besten Freunde sind und ab 1924 so spinnefeind, dass man sagen kann, dass jeder, der überhaupt noch irgendein ästhetisches Talent hatte, das nicht in den Reihen der Kommunisten ausleben konnte. Mit Ausnahme von Picasso, weil den haben sie als nützlichen Idioten behandelt. Aber eigentlich haben sie gedacht, dass der sowas Ähnliches macht wie entartete Kunst. Ehrlich haben sie das gedacht und auch geschrieben. Also diese Sachen sind nicht perdu, weil sie heute nicht zählen. Das ist eine Aufforderung. Soweit man Zeit hat, sich damit zu befassen. Das Problem ist ja, dass der Begriff des Kommunismus dermaßen eindeutig konnotiert ist, dass ich nicht glaube, dass man das nochmal wenden kann. Also, dass man das, also ich würde mich gerne als Kommunistin bezeichnen, wenn man da wirklich was anderes, also wenn man die Kritik an zu dieser stalinistischen Entwicklung, wenn man die Kritik an dem wissenschaftlichen Sozialismus, der von Gesetzmäßigkeiten der Geschichte ausgeht, von einer Wahrheit, wenn man das überwinden könnte und wenn man zu einem emanzipatorischen Verständnis von Kommunismus käme und nicht von dem, wie es historisch sich jetzt so entwickelt hat, dann würde ich mich gerne so bezeichnen und eine kommunistische Partei so, wie sie war, die Kommunistische Partei Deutschlands zum Beispiel oder andere. Das finde ich, also das würde man heute nicht mehr aufbauen wollen. Ich glaube, auch da ist die Zeit vorbei. Da wäre jetzt höchstens die Frage, kann man Kommunismus nochmal eine neue Kraft, also eine neue Kraft, kann er das nochmal gewinnen? Die wichtige Frage ist ja, finde ich, die man sich auch stellen muss, ist, wie weit wäre man eigentlich selber gegangen? Also wenn man jemals in einer der Parteien, in der man war, mit so einer Partei an die Macht gekommen wäre, wie weit wäre man selber gegangen? Und ich mache das ungern, dass ich jetzt sage, in der DDR war es so und so, in Russland sowieso. Ich habe mit großem Gewinn, möchte ich sagen, relativ spät, vor einigen Jahren, Hannah Arendt gelesen, die ja völlig verpönt war in der Studentenbewegung ist es damals noch, völlig verpönt war, die nicht gelesen wurden durfte, wo ein Riesentabu war, kann ich mich noch erinnern. Und dann habe ich das, ja, vor wenigen Jahren habe ich sie gelesen und habe natürlich Momente festgestellt, das im eigenen Denken, also diese Ausmerz, Feinde suchen, ausmerzen, wo ich wirklich sagen kann, heilfroh bin ich, dass man auf keinen Fall die Gelegenheit dazu hatte. Also. Und insofern ist es auch eine Frage, wie geht man mit diesem seinem eigenen Anteil an Verhältnissen, für die man jetzt nicht direkt was kann, aber mit seiner eigenen Verantwortung diesbezüglich um. Spannende Frage, also die kann man einfach nicht abschließen. Also die kann man nicht, man kann nicht sagen, hätte ich nie gemeint, mich nie beteiligt. Glaube ich, kann keiner sagen. Ich versuche die Frage auch nochmal vielleicht ähnlich zu beantworten wie die, warum eigentlich immer wieder die Diskussionen redundant wiederholt werden. Ich möchte einen Begriff stark machen, den Thomas nochmal benutzt hat, den der Haltung. Und ich finde es ganz interessant, dass sowohl du, Thomas, als auch du, Christiane, dann letztlich bestimmte Werke, bestimmte Persönlichkeiten halt benannt habt. Und ich neige eigentlich gerade dazu, das jetzt auch nochmal zu tun, weil das, was ihr mit dem Begriff von Trauerarbeit oder was ist eigentlich eine Konfliktkultur, wie kann man sich als Linker oder als Linke in irgendeiner Form geschichtlich bestimmten Themenfeldern annähern und die produktiv in politische Praxis umsetzen. Und mir fallen tatsächlich jetzt spontan selber, mir fällt Peter Weiß ein, die Ästhetik des Widerstandes. Ich weiß, ein unglaublich dickes Buch, aber es ist wirklich nach wie vor der Mühe wert. Und ich glaube, das erzähle ich an so einer Stelle wie heute seit ungefähr 15 Jahren, dass dieser Literat eigentlich mit diesem Buch in meinen Augen auch schon fast eine politische Haltung auch formuliert hat, die eben genau versucht, diese Haltung zwischen die Idee der das kommunistische Freiheitsideal, die Notwendigkeit einer revolutionären Umwälzung der kapitalistischen Verhältnisse nicht aus dem Blick zu verlieren, ebenso denkt wie die Problematik der stalinistischen Verbrechen, aber auch gleichzeitig, und das macht dieses Buch für mich eben zu einem ganz, ganz wichtigen, also jedenfalls für mich persönlich, Kristallisationspunkte, aber auch das Versagen der historischen antifaschistischen Linke im Schatten der Shoah. So, und das wird nichts weniger als das wird in diesem Buch verhandelt. Und das ist für mich dann tatsächlich auch der Versuch, literarisch, ästhetisch eine bestimmte Haltung literarisch aufzuarbeiten, aber gleichzeitig damit auch eine politische Haltung zu formulieren. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist, aus einer ganz anderen Ecke, aber auch sehr spannend, die Bücher von Gisela Elsner. Und eins, was ich empfehlen kann, die Riesenzwerge, also die sich mit dieser Virulenz, der Dynamik von, was ist eigentlich dieser Faschismus, der in dieser bundesrepublikanischen Gesellschaft halt immer noch abrufbar ist, der zu so einer Haltung letztlich auch politisch führt, dass man auch im Jahre 2001 sich an Brechmittelfolter gutieren kann. Und eine dritte Haltung, für die ich jetzt hier werben möchte, ist ein Film von Malte Laudin, da heißt zwei, drei Dinge, die ich über ihn weiß. Malte Laudin ist ein Filmemacher, der 68er, also ein sehr linker politischer Mensch, und sein Vater ist Hans Laudin. Hans Laudin war ein hoher SA-Funktionär, war in der Slowakei eben auch höchster Nazi und ist eben maßgeblich an der Deportation und Vernichtung des der slowakischen Juden beteiligt gewesen. Und dieser Film, zwei, drei Dinge, die ich über ihn weiß, wo also Malte Laudin eben das Verhältnis zu seinem Vater, den hat er gar nicht kennengelernt, weil er ist 42 geboren, sein Vater ist dann 48 in Polen als Kriegsverbrecher hingerichtet worden, und der versucht, sich dem anzunähern, so, und der versucht, filmisch aufzuarbeiten, dass er ein Linker ist, dass er eine 68er Bewegung, dass er Antifaschist ist und dass er aber trotzdem Sehnsucht nach seinem Vater hat. So, und der versucht sozusagen, das anzunehmen, dem, dass er die Sehnsucht nach einem Vater hat, der aber ein Verbrecher war und der auch zu Recht gehängt worden ist und der völlig unbestritten ein Kriegsverbrecher ist, der aber gleichzeitig sich mit seiner Familiendynamik auseinandersetzen muss, dass seine eigenen Schwestern, die erheblich älter waren als er, ihren Vater als Opfer des Nationalsozialismus vergleichen. Und dieser 90-minütige Film ist für mich derart eindrücklich in dem, was eben auch eine Linke, wenn man das strukturell sozusagen nochmal vergrößert, an Widerspruch aushalten muss und trotzdem möglicherweise daraus auch produktiv eine politische Haltung entwickeln kann, dass ich das sozusagen an dieser Stelle als Versuch, als Antwort zu formulieren, Weiß zu lesen, Gisela Elsner zu lesen und sich diesen Film anzugucken und vielleicht da eine Idee von zu gewinnen, was man an Haltung vielleicht versuchen kann, sich anzueignen oder mit anderen in der Diskussion zu entwickeln, um sozusagen nicht die Irrtümer der Vergangenheit einfach nur wieder zu begehen. So, das war Allein schon Konsens auf FSK 93,0 MHz. Sämtliche Mitschnitte der Sendungen, die wir bereits gesendet haben, gibt es auf unserem Blog studentischesmilieu.wordpress.com. Und für die folgenden Semester sind auch weitere Veranstaltungen in Planung. Wir freuen uns über euer Kommen.